Halleluja. Ich spüre das Heil der Kraft hier im Raum. Es lasst uns einfach im Geist singen. Lasst uns einfach in Sprachen singen. In deinen Körper hinein. Oh, ich sehe, wie heilende Kraft in Gelenke fließt. Arthrose, Arthritis verschwindet. Gelenkschmiere kommt, wird neu wiederhergestellt. Knorpelsubstanz wird neu wiederhergestellt. Bete in deinem Geist und in der Wahrheit. Erhebe deine Stimme. Betet weiter. Heute Morgen ganz spezifisch gekommen hierher und du hast gesagt, Herr, heute möchte ich geheilt werden von meinen Gelenkproblemen. Heute möchte ich geheilt werden von meinen Gelenkschmerzen. Ich weiß nicht, ob es Fibromyalgie ist oder was auch immer es ist, aber, oder Arthrose oder Arthritis. Auf jeden Fall Gelenkschmerzen. Du bist gekommen, um geheilt zu werden. Lass uns ihn einfach weiter anbeten im Geist und in der Wahrheit. Wenn dich das betrifft, komm ganz schnell nach vorne. Gott möchte dich gerade jetzt berühren. Gott möchte dir jetzt diese Heilung geben. Du bist gekommen, deswegen. Komm her, Halleluja. Streck einfach deine Hände aus, streck einfach deine Hände aus. Oh, ich danke dir, Vater. Oh, ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Heiliger Geist. Ich danke dir, Heiliger Geist, für deine heilende Kraft gerade jetzt, Herr. In Jesu Namen, durch diese Gelenke, Herr. Oh, durch diese Gelenke, Herr. Durch diese Gelenke, Herr, in Jesu Namen. Oh, durch diese Gelenke, Herr, in Jesu Namen. Danke, oh, danke, Vater, für deine heilende Kraft, Herr. Danke, Vater, für deine heilende Kraft, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deine heilende Kraft, Herr. Oh, deine wunderwirkende Kraft, Herr. Oh, lass uns Jesus anbeten. Oh, danke, Vater. Oh, ich befehle jeder Arthrose, Arthritis jetzt diesen Körper zu verlassen in dem Namen Jesus. Jedem Schmerz komm heraus in Jesu Namen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, danke, danke, danke. Ja, da ist es, da ist es, da ist es. Hey, da, da, da, da, da, da, da. Oh, füll sie, Heiliger Geist. Oh, ich danke dir, Vater, für deine wunderwirkende Kraft, Herr. Oh, ich danke dir, Herr, für deine Kraft zur Heilung, Herr, die sich jetzt freisetzt, Herr, in diesen beiden, in dem Namen Jesus, Herr. Oh, strecke deine Hand aus, Herr, zur Heilung, Herr, dass Zeichen und Wunder geschehen durch sie, Herr, in dem Namen Jesus. Oh, in dem Namen Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Jesus. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Oh, streck dich aus. Streck dich aus. Wenn irgendwo Krankheit in deinem Körper war, wenn irgendwo Schmerzen in deinem Körper war, streck dich gerade jetzt aus. Seine heilende Kraft ist hier. Sein Geist ist hier. Seine wunderwirkende Kraft ist hier. Oh, empfang von ihm. Die Engel Gottes sind hier. Ich sehe jemand hier in diesem Bereich des Gottesdienstraumes und es ist wie, wenn du ein neues Herz bräuchtest. Wie wenn die Ärzte gesagt hätten, du brauchst ein neues Herz. Halleluja, Gott. Ich sehe, wie die Engel Gottes wirklich freigesetzt sind vom Thron Gottes. Wen betrifft es hier in diesem Bereich? Streck einfach deine Hand aus. Streck einfach deine Hand aus, wenn dich das betrifft. Du brauchst im Prinzip, streck einfach deine Hand ganz weit aus, wenn du ein neues Herz brauchst. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Streck deine Hand aus. Oh, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Danke, Vater, danke, Vater. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Herr, für deine heilende Kraft, Herr. Danke, Herr, für deine wunderwirkende Kraft, Herr. Danke, Heiliger Geist, gerade jetzt, Herr. Gerade jetzt, Herr. Danke, Herr, dass gerade jetzt ein neues Herz vom Thron Gottes kommt, Herr. Halleluja, Herr, dass die Engel Gottes gerade jetzt, Herr, ein neues Herz freisetzen, Herr. Und wir sagen, dein Reich kommt, dein Wille geschieht, Herr. Wie im Himmel, so in diesem Herzen. In Jesu Namen, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Wir preisen dich, Jesus. Oh, komm, Heiliger Geist. Weiter anbeten. Ich habe gesehen, früher hat man Opfer gebracht, Schlachtopfer gebracht, ja. Und im Wort steht, das war ein Wohlgeruch beim Herrn, ja, es war ein Duft beim Herrn. Unser heutiges Schlachtopfer ist unser Lobpreis, es ist ihn anzubeten. Und ich habe einfach gerade gesehen, wie wirklich dieser Duft hochsteigt zum Herrn, ja, wie es ihm gefällt, wie es ein Wohlgeruch ist. Deswegen lasst uns einfach nochmal reingehen und betet ihn von ganzem Herzen an, betet ihn wirklich von ganzem Herzen an. Es ist ein Wohlgeruch, was hochsteigt. Oh. Aber weißt du, wenn seine Herrlichkeit sich lagert und seine Herrlichkeit hier ist, und sie ist gerade hier, es ist eine Atmosphäre der Herrlichkeit hier, es ist eine Atmosphäre wie im Himmel. Und wenn seine Herrlichkeit hier ist, muss alles andere gehen. Und ich habe einfach gesehen, wie verschiedene Sachen einfach gegangen sind, wie Krankheiten gewichen sind, wie Herausforderungen sich geswitcht haben, wie Atmosphären sich in deiner Familie sich geändert haben. Weil in seiner Herrlichkeit kann sich nichts anderes halten. Da ist Liebe, da ist Liebe, da ist Liebe, da ist Frieden. Und ich glaube einfach, heute Morgen haben sich die ein oder anderen, ja, einfach sind hergekommen und haben auch diese Sehnsucht, diese innere Sehnsucht nach diesem tiefen Frieden, nach dieser tiefen Liebe, nach dieser Ruhe, ja, der Alltag, der Stress um einen herum, ja, wo sie sagen, wow, ich habe gar nicht mehr diesen tiefen Frieden, ich habe gar nicht mehr diese tiefe Ruhe in mir. Und weißt du, ich habe gerade einfach so ein Bild gesehen, wie Jesus jeden Einzelnen toucht und einfach dieser Friede wieder in deine Seele reinkommt. Wie dieser Friede dich einfach überlagert wieder. Deswegen, wenn dich das betrifft, wenn du sagst, wow, es war die ganze Zeit so stressig und ich habe mich nach diesem Frieden, habe ich mich ausgestreckt. Streck einfach mal deine Hände hoch. Halleluja. Halleluja. Und ich danke dir jetzt, Herr. Ich danke dir, Herr, so wie ich es gerade gesehen habe, in dieser Vision. Touch du jeden Einzelnen. Touch sie und komm mit deiner Liebe, komm mit deinem Frieden. Genau jetzt. Halleluja. Touch jeden Einzelnen, Herr. Oh, danke, Herr, dass dein Friede sich jetzt lagert. Oh, danke, Herr, dass du die Seelen durchspülst mit diesem, ja, Liebestrom, mit diesem Strom der Ruhe. Oh, danke, Herr, aus deiner Ruhe heraus können wir wieder wirken, aus dir heraus. Und ich danke dir jetzt und ich hab einfach gesehen, wie Jesus jeden Einzelnen so an der Hand nimmt und ja, in diesen Raum der Ruhe reinführt. Und aus diesem Raum der Ruhe kannst du wieder wirken. Aus diesem Raum der Ruhe kannst du wieder Kraft schöpfen. Und ich danke dir, Herr, dass jetzt auch Kraft kommt über jeden Einzelnen wieder. Neue Kraft, Herr. Die Auferstehungskraft, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du sie touchst, Herr. Danke, Herr. Touch sie, Herr, jeden Einzelnen. Touch für eine neue Kraft. Da, ja, touch für Bäume ausreißen, Herr. Ich danke dir, Herr. Danke, Herr, dass jede Müdigkeit weicht, Herr. Ich danke, Herr, dass jeder Frust auch weicht in Jesu Namen, Herr. Ich danke dir, Herr, auch, dass jeder Geist der Angst auch weicht, jeder Geist der Sorge auch weicht in Jesu Namen. Und ich danke dir, Herr, dass neuer Lebensmut reinkommt. Ich danke, dass neue Frische reinkommt. Ich danke dir, Herr, dass jetzt wirklich dieser Kraftstrom durch die ganzen Menge hier flutet, Herr. Auch am Livestream, Herr, danke ich dir für Kraft, Herr, für einen Kraftstrom jetzt, genau jetzt, Herr, in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Dann habe ich noch gesehen, genau in diesem Kraftstrom jetzt, ja, ich habe so einen Vulkan gesehen, der vor sich hin brodelt, ja. Da ist Erde noch drüber und ab und zu kommt ein bisschen Lava raus. Also ab und zu kommt ein bisschen Herrlichkeit bei dir raus, ja. Aber durch diesen Kraftstrom, der gerade wirkt, ja, habe ich gesehen, wie der Vulkanstrom wirklich von innen heraus, ja, von innen heraus so richtig rausspuckt, ja, wie die Lava rausspuckt, wie er ausbricht, dieser Vulkan. Und ich glaube, das ist jetzt genau bei dir, ja. Das ist genau bei dir. Dieser Kraftstrom ist da. Er ist in dir. Die Auferstehungskraft ist in dir, ja. Und diese Erde, die ist jetzt weggenommen worden, ja. Und da ist ein Ausbruch, ja. Da ist ein Durchbruch jetzt in deinem Leben. Ein Durchbruch in deinem Leben. Und das spreche ich jetzt rein. Da ist Durchbruch bei dir. Da ist Durchbruch in deinen Finanzen. Da ist Durchbruch in deiner Gesundheit. Da ist Durchbruch, ja, in Beziehungen. Da ist Durchbruch in deinem Job. Da ist Durchbruch, wo du ihn jetzt brauchst, ja. Da ist die Herrlichkeit am Wirken. Da ist die Herrlichkeit, die aus dir raussprudelt. Da ist die Gunst Gottes, die auf dir ist. Und diese Gunst Gottes wirst du jetzt sehen im Sichtbaren. Danke. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Und wisst ihr, wenn ganz viele Vulkane hier Herrlichkeit ausspucken, was meint ihr, was hier passiert? Ja, da ist was los. Da ist was los. Da muss alles andere gehen. Halleluja. Halleluja. Und dann hatte ich noch ein Bild vorher. Ich habe gesehen, Menschen, die anderen Menschen dienen, also im Pflegedienst oder im Krankenhaus, ja. Wer ist alles im Pflegedienst von euch? Okay. Ich habe einfach einen Eindruck für euch, ihr dürft einfach mal kurz vorkommen und ich möchte es einfach aktivieren, weil das war ganz, ganz, ganz stark. Wenn ihr vorkommt, möchte ich kurz erzählen, was ich gesehen habe. Ich habe ein Licht gesehen, das durch das Universum geht, ja. Und das Licht ist so auf Planeten, Sterne und so weiter, ist das Licht gekommen. Und überall, wo es getoucht hat, dieses Licht, ja, hat es angefangen zu leuchten. Und ich hatte das für euch, die wirklich im Pflegedienst seid, wo ich das einfach aktivieren möchte. Ihr seid im Pflegedienst und ihr habt mit Menschen zu tun, die ja, denen schlecht geht, die mit Krankheit zu kämpfen haben und keine Ahnung mit was allem, ja. Und überall, wo ihr hinkommt, die Menschen berührt, macht ihr einen Touch, ihr gebt dieses Licht weiter, ihr gebt diesen Himmel, ihr bringt den Himmel auf die Erde, ihr bringt den Himmel genau zu diesen Menschen, ja. Und das möchte ich jetzt bei euch aktivieren, ja. Und ich spreche rein in Jesu Namen. Ich danke für jeden, der da dient, der den Menschen dient. Und ich danke dir, Herr, wenn du die Menschen berührst, kommt ein Touch vom Himmel, ein Touch vom Himmel. Die Menschen bekehren sich, ja. Die Menschen wissen gar nicht, die Atmosphäre shiftet sich, sie haben wieder Hoffnung. Sie werden geheilt. Ja, überall, wo du hinkommst, ist die Atmosphäre des Himmels. In Jesu Namen spreche ich das über dir aus. Jetzt in Jesu Namen. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Touch sie wirklich. Oh, touch sie, Herr. Touch sie. Wir brauchen den Himmel auf der Erde. Wir brauchen es. Halleluja. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Oh, da ist mehr. Da ist mehr. Da ist mehr von dir, Herr. Danke, dass du gerade jetzt durch die Reihen gehst. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Wir brauchen deine Herrlichkeit hier auf dieser Welt. Mehr und mehr und mehr und mehr. Und zum Schluss möchte ich einfach noch eins weitergeben, was der Herr mir heute für heute Morgen gezeigt hat. Und es ist wirklich dieses Feuer, was wir brauchen, dieses Feuer, was wir brauchen, wenn wir rausgehen, dieses Feuer, was wir brauchen, wenn wir mit Menschen zu tun haben, dieses Feuer, was wir brauchen, wenn wir auf Menschen zugehen, dieses Feuer und diese Liebe, die wir weitergeben sollen. Wisst ihr, ich habe eins gesehen, ich habe gesehen, wie Jesus von der Herrlichkeit, die er alles aufgegeben hat, er hat sich erniedrigt, er hat nicht mit dem Finger auf uns gezeigt, sondern er hat uns genau da abgeholt, wo wir gestanden sind. Er holt uns auch heute noch ab, genau da, wo wir stehen. Er ist voller Gnade, er ist voller Liebe und das habe ich auch für uns alle. Wir sollten hinausgehen und mich mit dem Finger zeigen. Wir sollten nicht hinausgehen und über andere Menschen schlecht reden, sondern wir sind da, um uns ja letztendlich auch unter das Wort zu bringen, unter ihn zu bringen und letztendlich die Menschen da abzuholen, wo sie stehen und nicht mehr auf Finger zeigen, sondern mit Liebe sie abzuholen, sie in das Reich Gottes reinzubringen. Und da möchte ich einfach uns heute Morgen ermutigen, ja. Ich möchte einfach dieses Feuer nochmal austeilen, die Menschen da abzuholen, wo sie stehen, mit Liebe, mit Sanftmut, mit Geduld, ja, aber auch mit Kraft und Autorität. Halleluja. Und ich danke dir, Herr, ich danke dir, Herr, für ein neues, frisches Feuer der Liebe für uns, Herr, auch am Livestream, Herr. Ich danke dir für ein neues Feuer, ja, die Menschen da abzuholen, wo sie stehen, Herr. Ich danke dir, Herr, für wirklich, dass wir uns sehen, Herr, nicht mit dem Finger zeigen, sondern dass wir sehen, sie brauchen Hilfe, sie brauchen uns, sie brauchen dich, Herr Jesus, die Welt braucht dich, Halleluja, danke Herr, fall mit neuem Feuer, in Jesu Namen, Halleluja, Halleluja, auch am Livestream, sei getoucht, Amen, Amen, Amen. Und du darfst jetzt deinen Platz einnehmen. Und sag einfach zu denen, den du noch triffst, das Feuer Gottes brennt in dir. Halleluja. Halleluja. Nehmt eure Plätze ein. Ich sehe da hinten noch einige stehen. Wenn hier unten keine Plätze mehr sind, machen wir oben die Empore auf. Ihr Ordner, schaut mal, ob ihr noch alle unterbringt hier unten. Ansonsten auf die Empore. Halleluja. Halleluja. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Gottes Herrlichkeit ist hier. Gottes Herrlichkeit ist hier. Halleluja. Okay, nehmt schnell die Plätze ein, alle, die noch keinen haben. Preist den Herrn. Wir haben heute eine ganz besondere Ehre und damit wollen wir beginnen heute. Und zunächst mal eine Riesenehre für uns ist, dass unser geistlicher Papa, Bruder Jün, heute Morgen in unserer Mitte ist. Halleluja, Halleluja. Und er hat Gäste mitgebracht aus China, und auch das ist uns eine große Ehre. Wir durften sie gestern Abend schon ein bisschen kennenlernen. Wir waren zusammen essen und haben zusammen gebetet auch schon. Und das ist Pastorin Nadan aus Hainan, aus China. Halleluja. Sie ist zum ersten Mal in Deutschland. Halleluja. Und sie ist hier mit ihrem Sohn Matthäus. Ja, ein ganz chinesischer Name. Und seine Frau, Hui Hui, oder Abigail. Und den beiden Kindern, die Namen habe ich jetzt vergessen von den Kindern, aber sie haben zwei Kinder und sie sind auch mitgekommen. Halleluja. Und Pastor Chen kommt jetzt von oben runter, um sie zu übersetzen. Gleich erst oben in der Übersetzerkabine, Pastor Chen. Und wir warten noch kurz auf ihn und dann freuen wir uns, dass unsere Gäste heute, Pastorin Nadan und auch Pastor Chen, wird kurz ein Zeugnis geben. Ich werde auch noch predigen, aber jetzt gibt es als erstes mal Zeugnisse von dem, was Gott tut. Und da freuen wir uns ganz, ganz besonders drauf. Ich weiß nicht, wo ist Pastor Chen? Pastor Chen, kommst du runter? Wir schauen mal, Sabrina, dass es nicht im Haus verläuft. Okay. Ah ja, da ist er. Super. Okay, dann darf ich euch einfach alle bitten, nach vorne zu kommen. Kommt einfach alle zusammen nach vorne. Pastor Chen, kommt einfach alle zusammen nach vorne. Und wer einfach als erstes sprechen möchte, sprecht einfach Bruder Jün auch natürlich. Halleluja. Genau. Halleluja. Herzlich willkommen. Komm, geben wir ihm nochmal allen zusammen einen kräftigen Applaus. Halleluja. Halleluja. Amen. Und dann bitte zwei Mikrofone. Wir brauchen noch ein zweites Mikrofon für die Übersetzung. Okay? Wer beginnt? Mama? Okay. Mama Nadan. Okay. Und Pastor Chen, ihr könnt hier ans Pult gerne kommen. Genau. Und die anderen können sich ja wieder hinsetzen, dann müssen sie nicht so lange stehen. Genau. Okay. Ich darf zuerst anfangen, ja. Okay. Nochmal herzlich vielen Dank, ja. So, ihr seht, wir sehen, die Gemeinde ist ganz fröhlich, weil Jesus hier ist. Yeah. Und wir Chinesen sind noch fröhlicher als die Deutschen. Weil. Weil wir haben zwei neues Jahr. Wir haben zwei neue Jahr. Einmal normal, da haben wir schon gefeiert, wir haben zusammen. Und da haben wir noch zweite. Und heute ist das der fünfte Tag des neuen Jahres. Also wir sind noch in Feiertagsstimmung. Und das ist eine Doppelfreude. Und wir haben nun eine Freude mehr, in dieser Gemeinde so lebhaft zu erleben. Preisen Herrn, mein Name ist Chen, ich komme aus Taiwan und ich bin vor 30 Jahren circa bin hierher gekommen. Und ja, darf in Deutschland meinen Herrn dienen. Ja. Ich bin sehr dankbar, dass ich den Herrn dienen kann, weil ich bin Christen der zweiten Generation, ja. Einer der großen Herzenswünsche meines Vaters ist, dass seine Kinder dem Herrn dienen. Und einmal, ich kann mich ganz genau erinnern, als ich in Grundschule war, hat er alle seine Kinder, er hat 4 Kinder, ne? So 3 Jungs, 1 Mädchen, so zusammengerufen und hat gesagt, ja, Kinder, ich möchte, dass ihr den Herrn dienen, und zwar vorzeitig, ja, den Herrn dienen mit ganzem Herzen. Und wer den Herrn dient, schenke ich ihm ein Haus, ja. Ja, so. Und dann hat meine Mutter gesagt, hey, rede solche Quatsch nicht. Weil wir haben damals in einer Bude gelebt. So. Also wir haben zu Hause nur 2 Bett. Ein Bett für meine Mama und mein Papa und ein Bett für alle 4 Kinder. So. Und wenn es regnet, ja, dann müssen wir immer so Eimer nehmen, weil der Dach ist nicht dicht. Wir müssen finden, wo getopft ist, dann mit Eimer. Ne? Und als Kind, wir mögen solche Spiele sehr gerne, weißt du? Während die Erwachsenen, ja, wieder und ich stelle, ja, okay. Und meine Mama sagt, nein, wir, guck mal, wie wir jetzt wohnen. Du bist ein Kind, dein Kinder Haus schenken? Hey, hallo? Mein Papa sagt, nein, rede so hier Quatsch nicht. Hör mir zu, ja. Okay, dann alle 4 Kinder hat mein Papa gesagt, Papa, nein, bitte nicht. Aber wir wollen nicht diesen Weg gehen. Aber eins versprechen wir dir, wir werden in der Gemeinde ganz artig sein. Wir werden unsere Person nicht schikanieren, ja. Wir werden ihm folgen, ja. Wir möchten großzügig spenden, ja. Wir werden ihm immer folgen, ja. Nicht ihm misshandeln oder schikanieren. Das können wir dir versprechen, ja. Mein Vater war sehr enttäuscht. Er war wirklich sehr, sehr enttäuscht. Er hat gesagt, okay, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ne? Der Herr hat mich hierher geführt, nach Deutschland vor circa, also, ja, 35 Jahren. Und in Deutschland habe ich die Chance, den Herrn zu dienen. Da bin ich auf diesen Weg gegangen. So, was der Herr in China nicht machen kann, macht er in Deutschland möglich. So, Deutschland ist ein wunderbares Land. Was unser Herr in Taiwan nicht machen kann, einen nicht bewegen kann, dann macht er in Deutschland. Wow, das ist ein wunderbares Land, ja? Nicht nur Reformation, ja? Er hat einen Chinesen aus Taiwan total geändert, ja? Was mein Vater nicht schaffen kann, hat mein Papa im Himmel geschafft. Okay, und deswegen, ich bin sehr froh, hier zu sein. Vor allem, ich habe immer wieder vom Bruder und vom Pastor Isha von dieser Gemeinde gehört. Ja, also, ich darf heute erleben. Das ist wirklich eine große Ehre. Das ist eine große Freude. Vielen Dank, ja. Und dann darf ich noch ein Zeugnis geben. So, ja. Also, ich bin sehr glücklich, dass ich auch Bruder und kennenlernen dürfen, dass ich auch mit ihm erleben, ja. Also, ihr wisst, wir haben nicht vor langer Zeit Corona, ja. Und wer Corona ist, alles ist dann, alles, das geht gar nicht. Und Bruder Wien hat irgendeine prophetische Vorahnung, ja, gehabt. Kurz vor der Corona-Zeit hat Bruder Wien angefangen, also seine Internet, also Gemeinde, seine Treffen, seine Bibelschule, seine Jungenschaftsschule auf Internet zu öffnen, ja. Also, und das, ich erinnere mich, dass im Oktober, im Dezember bricht dieser Hunger aus, ne, ist ausgebrochen. Und im Oktober hat er ein paar Gruppen ins Leben gerufen, durch Zoom, durch Internet. Und ich darf dabei sein, ja. Und deswegen, wir sind sehr gut vorbereitet, also in diesen, also Corona-Zeit gelandet, ja. Und in der Corona-Zeit haben wir keine Sekunden verloren, ja. Ich persönlich habe durch diese Jüngerschaftsschule sehr viel gelernt, ja. So, man nennt mich Pastor, das ist ein Ehrentitel, ja. Ich habe keinen Tag Bibelschule besucht, tut mir leid, ja. So, also Deutschsprachkurs habe ich 10 Monate besucht. Aber leider keine Bibelschule, ne? So. Und ich habe durch Bruderin, durch seine Jungschaftsschule, also 2 Jahre, ich habe sehr viel gelernt. Ja. Und zwar, ich habe gelernt, wie er mit dem Wort Gottes umgeht. Ja. Wie seine Liebe. Ich wohne zwar in Deutschland, aber Bruderin ist überall in der Welt. Ne. Ich schnappe ihn sehr selten, aber dank der Corona-Zeit. Er muss in Deutschland bleiben. Da haben wir oft Zeit mit ihm gehabt. Und vielen Dank. Ich habe wirklich sehr viel durch ihn gelernt. Ja. So, da. Ja, okay. Vielen Dank. Ja. Okay, gut, gut. Also, gut. Ja, ich glaube, ich muss aufhören. Das ist eine Berufskrankheit vom Pastor. Ne? Ja, okay. Okay, jetzt darf ich die. Na dann, ja, okay. Sorry. Ja. Halleluja. Halleluja. 我真的感受到神的灵运行在这里。 Ich spüre an meinem eigenen Leib sehr tief, dass der Geist hier umläuft.神的荣耀要入侵在我们的中间。 Die Herrlichkeit des Herrn ist hier. 我们所有的敬拜，耶稣已经悦纳了。 Diese Anbetung hat er ist sehr gut bei Gott angekommen. Er hat aufgenommen, ja. 神要借着烈焰，这个火。 Gott wird durch Feuer in uns anfachen. In unser Herz. Halleluja. Halleluja. Wir danken dem Heiligen Geist. Er ist bei uns hier. 引导你的儿女, für deine Kinder, 带领你的百姓, für deine Bürger, deine Leute, 进入耶稣基督的里面, in Jesus Reich, 羔羊的宝血, das Blut des Lammes, 洒在我们的身上, verbreitet unter uns, 神的同在, die Gegenwart Gottes, 加倍的充满, in doppelfach in uns, bei 加倍的充满, uns. Er führt uns in doppelfach. Für uns doppelfach. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ihm zu loben. Er hört unser Gebet. Im Namen Jesus bete ich. Amen. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Liebe Familienangehörige, frohes neues Jahr, ja. Frohes neues Jahr, sorry. 相信神的平安已经在我们的里面. Gottes Frieden ist bei uns. 我先介绍, ich muss mich kurz vorstellen. 我是从中国来的, ich komme aus China. 家庭教会的一个小侍女. Ich bin ein Dienstmädchen von einer Hauskirchengemeinde in China. 今天能够来到这里, ich komme heute hierher. 我很感谢, ich bin voller Dankbarkeit. 我真的很荣幸, ich fühle mich sehr geehrt, 能够接到你们这帮家人们, euch zu sehen als Familie in unser Herrn. 我谢谢感谢, ich erhebe meinen Namen, mein Herrn, ich bin sehr dankbar. Ihm gebühren die Ehre. 要给家人说, ich heiße Nathan, ja. Das Nathan bedeutet, also in dieser Zeitart, so stark und mutig sein, so Wahrheit aussprechen, wahrhaftig aussprechen. Gott hat mich gerufen mit seiner Gnade, dass ich ihm dienen dürfen, in ihm. Er hilft mir. Als ich 24 Jahre alt war, Gott hat mich gerufen, ich soll meine Geburtsstadt verlassen und geht hin, wo er mir hingeführt hat. Da habe ich meine Söhne angepackt, da bin ich aus meiner Geburtsstadt weggegangen. Als ich zu einem Ort gegangen, ich habe nur Wüste gesehen, so im Geist. Also so viele Irrlehre. Also das Aber da ist andere gepredigt als ich in meiner Heimatstadt. Aber ich konnte keine Mandarin sprechen. Ich weiß selber, der Herr ist mein Jesus ist mein Herr. Jesus ist der Sohn Gottes, ist Fleisch geworden, ist gestorben für meine Sünden und gegraben. Und wie die Bibel gesagt hat, 3 Tage drei Tage später ist er aufgestanden. Seine Auferstehung ist in mir. Aber damals, ich kann mich nicht ausdrücken. Ich habe zu den Herrn gerufen. In einem Tag, ich habe meine Zunge total geändert. Ich kann Mandarin sprechen. Ja. Ihm gebühren die Ehre. Ja. Aber damals ich war noch sehr naiv, ich habe noch nicht viel Ahnung. Als ich versuchte, Dämonen auszutreiben, Und der Teufel hat mich so in Angst versetzt. Ich war so schwach, dass ich aufstehen kann. Ich kann nur meine Augen zu und dann beten. In diesem Augenblick, und Onkel Liu, ja, 1992, er kam zu mir von seiner Heimatstadt, er betet für mich, dann wird von Heiligen Geist gesagt, oh, ich bekomme die Kraft. Dann hebe ich meine Hand auf. Als ich meine Hand aufhob, passiert sehr viel Wunder und Zeichen. Da waren sehr viele Krebskranken, sie sind geheilt. Und auch Dämonen ausgetrieben. Bete für Kranken, die sind geheilt. Halleluja. Also da eine große Erweckung in der Kirchengemeinde. Und dann Bruder ist weggegangen. Ich habe ihn nie gefunden. Ich wusste nicht, wo er abgeblieben ist. Ich erinnere mich sehr danach, ihn wieder zu sehen. Ich denke, also ca. 5 Jahre später, da habe ich von jemandem gehört, hat er gesagt, er ist wieder vom Gefängnis weggelaufen. Ja? Er kommt zu meiner Provinz. Ja. Als er in meiner Provinz war, dann hat er mich Hände auf mich angelegt. Ich bin noch mal von dem Heiligen Geist erfüllt. Ich konnte gar nicht aufstehen. Oh, ich bin ganz weich, wie ein Wach. In meinem Inneren. Ich spüre ganz tief. Ich habe eine Vision empfangen. Eine so Auftrag bekommen. Seine Salbung ist über ihm auf mich gekommen. Und er ist schon von Gefängnis ausgelaufen. Und ich habe gehört, er ist nach Deutschland gekommen. Aber diese Salbung ist immer bei mir. Diese Salbung hat mir immer wieder Kraft gegeben. In einer widrigen Umstände. Überall sind Feinde. Also auch Staatssicherheit und Behörde. Viele meiner Geschwister ist wegen mir also verhaftet. Und zum Schluss, sie versuchen bei mir Probleme zu finden. Und ich bin dann wegen, weil ich aufgenommen habe, wurde ich auch verhaftet. Ich bin dabei, so ins Gefängnis zu sehen. Aber wir haben also jemand hat eine Beziehung zur Behörde. Und die haben ihre Beziehung eingesetzt, haben ihn so durch Kaution frei gekauft. Aber mein Kontakt mit Bruder Yun ist wieder abgebrochen. Ich habe ihn nicht wiederfinden können. Aber diese Salbung hat mich immer unterstützt. Bis heute. Jeder sagt, ich bin schwach. Aber der Herr macht mich stark. Ich bin nicht sehr gebildet. Ich bin auch nicht kompetent. Aber ich habe Feuer in mir. Das brennt. Ich möchte den Auftrag erfüllen. Ich bin Chinesin. Wir Chinesen haben Schulden zu zahlen. Also indem wir in die Mission gehen. Diese Mission ist immer in meinem Herz. Ich schreibe immer. Ich schreibe seit Jahren. Vielen sagen, er sei verrückt. Sie sei besessen. Viele Leute haben mich gar nicht verstanden. Ich will auch nicht zu erörtern, weil ihr keine Ahnung habt. Aber im Inneren weiß ich ganz genau. Ich weiß, weil ich Vision habe. Ich möchte die Vision Gottes erfüllen. Ich laufe. Ich möchte Gottes Bestimmung und Gottes Pläne in mir erfüllen. Ich habe den Herrn gesagt, ich schaue mich selber nicht. Aber ich schaue auf deine Verheißung. Ich schaue auf die Salbung in mir. Ich weiß, es ist bei Menschen unmöglich. Aber bei ihm ist alles möglich. Ja. Amen. Amen. In der Provinz Hubei bin ich da 10 Jahre geblieben und ich habe dort sehr viele Gemeinden aufgezogen. Aber der Herr hat mir gesagt, da komm zurück. Und der weiß, weil das ist Sicherheit, kennt sie schon. Wenn ich da bleibe, dann wird es gefährlich. Ich weiß, ich habe Vision. Der Herr sagt, dann komm nach Hause zurück. Du musst eine Firma aufbauen. Weil du hast eine Vision. Und ich bin den Herrn gehorsam, ich habe eine Firma aufgebaut. Innerhalb von 3 Jahren. Ich habe 2 Unternehmengruppen aufgebaut. Und 2005. Du musst gehen. Du hast ein Geschäft aufgebaut. Du musst alles aufgeben. Geh mal dahin, wo ich dich hingeführt habe. Und 离开 deine Heimatstadt, verlassen deine Heimatstadt und Volk. Ich habe anderen Leuten gesagt, der Herr hat mich gerufen. Ich muss wieder hier verlassen. Sie sagen, sie ist verrückt. Ja. Wer macht sowas? Ich habe gesagt, das ist in Ernst. Weil ich eine Vision, einen Auftrag habe. Dann habe ich dieses Stand. Ich habe alles aufgegeben. Ich habe meine Heimatstadt wieder verlassen. Ich gehe zu einer Insel, Hainan. Ich habe sogar meinen Haus hat auch dort umgezogen, auch meine Söhne. Also da bin ich nach 4 Jahren später. Und dann 1909 hat mir wieder zurückgerufen zu meiner Heimatstadt. Die Gemeinde muss reformiert werden. Weil viele Gemeinde ist vom Herrn verlassen. Da gibt es sehr viele Götzendienste, sehr viele Traditionen, die werden erfüllt in solchen Gemeinden. Du musst aufstehen. Du musst Gottes Gemeinde aufbauen. Und also von dem Wert getrennt. Lass unseren Kinder, unter König der Würde regiert, ja, 能够行走, und dass seine Herrlichkeit da funktioniert, 能够来往, und so dass die Kinder Gottes miteinander kommunizieren können, in uns Wohnung nehmen. Ich habe Gott gesagt, okay, ich höre dich zu. Ich bin dir gehorsam. Da bin ich wieder von dieser Provinz zurückgegangen. Ja. Innerhalb von 3 Jahren nach meinem Rückkehr, da kamen 2,000-3,000 Leute zu mir. Gottes Macht. Gottes Kraft. Wenn jemand kommt, wenn einer kommt, dann wird er von Heiligen Geist geschnappt. Einer nach dem anderen, tue Buße. Verlassen alle diese Welt. Verlassen alle Götzendienste. Nur den Herrn Ehren geben. Ja, ihm als König, allein als König verherrlichen, verehren ihn und ihm ist unser Mieter. Dann hat die Gemeinde eine große Erwirkung erlebt. Da haben wir ca. 3000 Leute. So eine Erweckung haben wir erlebt. Oh, da wollen Leute Besitzanspruch erheben. Der Herr sagt, nein. Also, einfach schauen weg, gehst du weg. Weil ich bin eine Frau. Du kannst mit denen gar nicht reden. Ich bin nur eine Fürbitterin. Ich habe was gesehen. Neue Leute ihnen gesagt, aber sie hören nicht zu. Dann Gott sagt, dann gehst du. Ich werde dir noch was Größeres geben. Noch einen großen Auftrag dir geben. Dann bin ich weggegangen. Ich komme zurück wieder auf diese Insel. Dann haben wir Gebetsberg gebaut. Der Herr hat mir gesagt, diese Insel ist eine Spread. Ist ein Zentrum der Evangelisation. Eines Tages, China wird ein Land der Mission sein. Also wird von dieser Springbreit rausgehen. Ich habe 5 Jahre gebraucht, also Wohnungen da aufzubauen. Ich habe sehr viele Häuser gekauft. Ich bereite mich vor die Erweckung in der Endzeit. Ich möchte Gottes Volk sich da versammeln und über Gottes Sache miteinander zu reden und für den Auftrag. Da einen Durchbruch zu erleben. Also ich habe so getan, Schritt für Schritt. Aber heute, ich habe so einen tiefen dieser Feuer brennt immer noch. Immer noch brennt. Ich möchte aufstehen und möchte in die Mission gehen. Ich möchte Gottes Auftrag erfüllen. Ich möchte meine Schulden zurückzahlen. Ich bin gehorsam. Ich bin bereit. Ich lege mein Leben hin. Also ich bin Gott hingegeben, möchte ich. Gott hat mich so und getragen. 2025, Gott hat mir so einen Gedanken gegeben, ein Eindruck gegeben. 5785, also 2025 ist ein Jahr der Unterschied, des Unterschieds. 2025 ist ein Jahr, ist ein Jahr des Durchbruchs. Du musst rausgehen. Du musst deine Fahrt in Angriff nehmen. Also wir haben in meiner Firma jetzt eine Jahresversammlung. Mein Sohn und alle meine Familie. 2025. Wir wollen unsere Fahrt in Angriff nehmen. Ich bleibe nicht stehen. Ich möchte mein Schritt also vorwärts gehen, ja. Mein Sohn hat einen Eindruck bekommen. Im Januar hat er diesen Eindruck bekommen. Mama, ja. Wir machen eine Auslandreise. Wohin denn, habe ich ihn gefragt. Du hast ja einen Himmelsbürger da im Ausland, ne? Oder? Wir besuchen ihn da. Ja, so ganz gut. Wenn wir ihn besuchen, dann freue ich mich. Die Zeit war sehr knapp, Visum zu beantragen. Aber wir haben Gunst bekommen, wir haben sofort Visum bekommen. Grandson und seine Mutter. Also, einmal hat seine Mutter ihm gesagt, ich möchte zu an der Ende der Welt kommen. Mein Enkelkind hat das gar nicht kapiert. Er wusste gar nicht, was bedeutet, am Ende der Welt ist. Ja. Dann habe ich so ein Verstehen bekommen. Das ist Gottes, das gehört zu Gottes Willen, ins Ausland zu gehen. Als ich rauskam, ich bin davon überzeugt, dass Wunder und Zeichen werden mich begleiten. Aber ich wusste gar nicht, wie lange ich hier bleiben werde. Ich habe Bruder ihn angerufen. Bruder ihn sagt, na, 2 Tage. Ja. Ich habe gesagt, okay, 2 Tage ist in Ordnung. 两天我也觉得他已经是已经不错了。 Ich weiß, dass 2 Tage sind ganz kostbar bei Bruder Yun. 但是我到了这个地方。 Aber als ich hier ankam, 然后我的孙子, und mein Enkelkind, 他说奶奶, großer Mama, großer Mann, 他说我们在这里，耶稣给我讲了。 Jesus hat mir gesagt, wir werden hier. 他说要待6天。 6 Tage bleiben, der Jesus hat gesagt. 我说待6天那就太麻烦叔叔了。 Oh, aber sechs Tage ist zu lange, das ist zu lange für Bruder Yun. Und ich habe mich getraut. 他那个陈牧师来接待我。 Pastor Chen hat wir uns in Empfang genommen. 我说这样的太麻烦他们了。 Das ist zu viel arbeiten. Ich fühle mich sehr peinlich, ja. 但是我心里想, aber ich denke mir, 上帝如果叫我在这里待6天, wenn der Herr möchte, dass ich hier 6 Tage bleibe, 我就要待6天, dann bleibe ich 6 Tage. Ja. 我要在这里住6天, ich werde hier 6 Tage bleiben. 我第二天的时候, am darauffolgenden Tag, 我就过去正好Isa, 他们一家人在一起, und dann habe ich Pastor Isa und seine Familie besucht. Ja. 牧师都在一起, Pastor Chen auch. 他说我里面有一个感动, und der hat gesagt, ich habe den Eindruck, 你在这里礼拜五干什么？礼拜六干什么？礼拜天干什么？他说我把礼拜六把约好了那个卡尔牧师，他说给你会面。礼拜天你在那里聚会。他说礼拜一走好不好？你有没有感动？为我有没有感动 ？Also Pastor Isa hat mir gesagt, ich habe so geplant, ja, am Dienstag machst du was, am Mittwoch machst du was, am Donnerstag machst du was, am Freitag treffe ich ihr, Samstag treffe ich mit Pastor K. Und am Sonntag besuchst du seine Familie. Ist okay für dich? 我就接起来了，我说我有感动。 Ich habe gesagt, ja, ich habe, ist okay. 我的孙子讲了。 Mein Enkelkind hat gesagt, 耶稣已经给他讲了，在这里待6天。 Weil Jesus hat ihm gesagt, 6 Tage in Deutschland. 我爱你来说的话，仅仅是个6天。 Ja, das ist tatsächlich 6 Tage, ja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. 好吧，可以的，好了，可以的，时间差不多了，OK，你可以说，OK。 是讲个结束的话。好，感谢主。发现他啊，感谢主，我就这样的感动，然后遇到了这个皮尔牧师，我心里很高兴。Dann habe ich Pastor Karl getroffen und seine Frau, da freue ich mich sehr, ja. 我深深相信，把负担会放在他的里面。Ich glaube, Gott wird ihm eine neue Bürde geben, ja. 让我能够进入命定。Damit ihr zu helfen, in seine Bestimmung hineinzugehen. 那神的旨意。 Dass Gottes Willen in mein Leben in vollem Umfang in Erfüllung geht. Amen. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Vielen Dank für dieses wunderbare Wort. Halleluja. Vielen Dank. Halleluja. Wir wollen für die ganze Familie jetzt an dieser Stelle beten. Sie hat schon gesagt, sie sind auch hierher gekommen, um Impartation zu bekommen, um Zuteilung zu bekommen für das, wozu Gott sie berufen hat. Am besten, wir stehen mal auf zusammen. Halleluja. Vielleicht können einige vom pastoralen Team auch dazukommen. Erst alles vom pastoralen Team da. Halleluja. Streckt einfach eure Hände aus. Wir wollen einfach beten. Halleluja. Halleluja. Okay. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, für diese wunderbare Familie, Herr. Wir danken dir für Pastorin Nathan. Wir danken dir für die Vision, die du ihr gegeben hast, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du ihr den Geist Issachars gegeben hast, Herr, dass sie die Zeiten und Zeitpunkte unterscheiden kann, Herr. Und Herr, dass Epheser 2, Vers 10 sagt, Herr, dass die Werke bereits vorbereitet sind, dass wir nur in ihn wandeln brauchen, Herr. Und wir danken dir für die vorbereiteten Werke für sie und für ihre ganze Familie. Wir danken dir, Herr, dass du ihnen jetzt heute an diesem Tag eine neue und frische Zuteilung gibst, Herr. Herr, dass die Salbung, die du diesem Haus gegeben hast, Herr, die Salbung, die du hier in Deutschland gegeben hast, Herr, dass sie die Salbung, die in China geschenkt worden ist, ergänzt, Herr. In dem Namen von Jesus, Herr. Herr, komm von diesem Tag an, Herr, mit einer neuen Dimension deiner Salbung und deiner Kraft. Auf diese ganze Familie. Heiliger Geist, komm und füll sie mit neuem Feuer, Herr. Oh, Jesus. Füll sie mit neuem Feuer, Herr. Oh, füll sie mit deiner Kraft, Herr. Füll sie, Heiliger Geist. Oh, komm, Heiliger Geist. Oh, neue Salbung, neue Power, neue Zeichen, neue Wunder, Herr. Neue Herrlichkeit, Herr. Neue Dimension deines Wirkens, Herr. Erweckung, Herr. Wir sagen Erweckung und Herrlichkeit für China, Herr. Erweckung und Herrlichkeit für China, Herr. In Jesu Namen, Herr. Erweckung und Herrlichkeit. Oh, Erweckung und Herrlichkeit. Träger der Erweckung, Herr. In Jesu Namen, Herr. Träger deiner Herrlichkeit, Herr. Träger deiner Bundeslade, Herr. Träger deiner Bundeslade, Herr. Amen. Oh, in Jesu Namen, Herr. Oh, Feuer, Feuer, Feuer. Komm, sehen wir jetzt nochmal kräftig mit Feuer. Oh, Halleluja. Oh, mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Mehr Heiliger Geist. Mehr von dir, Herr. Oh, Jesus. Und der Herr sagt, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, das hat er denen bereitet, die ihn lieben. Und Herr, wir danken dir, Herr, dass du, Herr, was sie nicht im Natürlichen gesehen haben, Herr, über das hinaus, was sie erbeten haben und erdenken konnten, Herr, dass du deinen Engeln befiehlst, Herr, um sie zu begleiten, Herr. Und eine mächtige Schneise deines Wirkens in China zu schlagen. Eine mächtige Schneise der Erweckung. In Jesu Namen, wir segnen euch mit seiner Herrlichkeit. Wir segnen euch mit seiner Herrlichkeit. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Irina, noch ein Wort? Halleluja. Halleluja. Ich habe den Eindruck, wie Gott möchte eure Zeltpflöcke erweitern. Halleluja. Und ihr werdet euch ausbreiten. Amen. Sowohl mit der Firma als auch, mit dem Reich Gottes. Gott wird euch weitere Türen öffnen in China. Und er sagt, fürchtet euch nicht. Einfach, sondern folgt mir. Und ich bringe euch dahin, wo er nicht geträumt hat, hinzukommen. Halleluja. Ja, Jesaja 54, Vers 2 und 3. Jesaja 54, 2 und 3. Jesaja 54, 2 und 3. Amen. Ich sehe eine Flut Gottes kommen, eine Flut über die gottlose Welt, wo ihr lebt, eine Flut des Herrn. Und ich sehe, dass ihr seid eine Burg. Und die Burg wird sich füllen mit Feuer. Und die Gerechtigkeit Gottes wird gepredigt. Und das Land wird verändert werden durch seine Gemeinde in China. Feurige Gemeinde. Halleluja. Oh, wie bei der Flut Noah, aber die Flut des Herrn kommt jetzt über euch. Oh, Jesus. Jesus. Jesus. Amen. Halleluja. Oh ja, der Herr sagt, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht, seid mutig und kühn. Ich bin euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich bin eure Burg, ich bin euer Schutz. Durchbruch für China. Es kommt Durchbruch, es kommt Durchbruch. Ihr werdet Dinge sehen, von denen ihr nicht geträumt habt. Ihr werdet Dinge erleben, die ihr noch nie gehört habt, die noch nie in euer Herz gekommen ist. Gott wird mächtig, er wird mächtig. Er wird mächtig. Er ist eure Schutz und eure Burg. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Ich hatte vorher im Lobpreis eigentlich schon, aber dann hat sie es gesagt. Ich habe eine Frau gesehen, die dann Sachen immer aufgeschrieben hat mit Gott. Und das hat sie, glaube ich, vorher auch gesagt. Und ich hatte so stark den Eindruck für sie. Möchtest du? Genau, und ich hatte den Eindruck für dich, dass ein ganz, ganz starker Durchbruch da sein wird. Keine Mauer kann halten, kein Berg kann mehr stehen bleiben. In deinem Leben ist ein neuer Durchbruch, weil Jesus einfach alles wegreißt, was vor dir ist. Halleluja. Amen. Halleluja. Danken wir Jesus. Halleluja. Amen. Seid gesegnet. Wir lieben euch. Wir lieben euch. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Und vielleicht sehen wir uns ja das nächste Mal schon in China. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Weißt du, Herr. Halleluja. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Amen. Danken wir Jesus. Amen. Halleluja. Halleluja. Wow. Oh ja. Amen. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Wow, ihr Lieben, Gott ist so mächtig am Wirken. Könnt ihr sehen, wisst ihr, Gott ist auf der ganzen Welt dabei. Halleluja. Weißt du, diese Wolke hier, die wir hier auf dem Display heute haben, weißt du, sie soll wirklich diese Feuerwolke der Herrlichkeit repräsentieren, die im Begriff ist, sich in einer ganz neuen Dimension freizusetzen auf der ganzen Erde. Amen. Wie von euch glauben, dass das die Zeit ist, in der Gott in einer ganz neuen Weise seine Herrlichkeit freisetzen möchte hier auf dieser Erde. Halleluja. Wir haben am Donnerstag haben wir gesprochen, in der Glory Life Schule haben wir gesprochen über die Erweckung in der Azusa Street vor über 100 Jahren, wie das Gewicht der Herrlichkeit Gottes runtergekommen ist, durch die Shekinah sich manifestiert hat. In der Mitte der Gemeinde. Und als diese Shekinah, die wirklich 3,5 Jahre lang spürbar, nicht nur spürbar, sondern auch sichtbar dieses Gebäude erfüllt hat, wir haben es gelesen, dieser Nebel hat 3,5 Jahre kontinuierlich 24 Stunden rund um die Uhr das Gebäude erfüllt. Alle Leute konnten es sehen. Zwischendurch sogar Feuer, das auf das Gebäude ging. Feuer, das wieder runterkam. Und als diese Shekinah sich dann nach 3,5 Jahren wieder gehoben hat, gab es eine Prophetie, von dem Leiter der Erweckung und unabhängig davon auch nochmal von einem anderen Leiter an einer anderen Stelle in Amerika. Und sie haben beide prophezeit, dass in etwa 100 Jahren diese Shekinah sich wieder neu freisetzen würde und dass sie dann anhalten würde, bis Jesus wiederkommt. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Und ihr Lieben, wir sind in dieser Zeit, es ist überfällig, Gott ist dabei, seine Herrlichkeit freizusetzen wie nie zuvor. Amen. Gott ist dabei, sein Gewicht freizusetzen. Halleluja. Und ich möchte heute nur, weil wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ich möchte noch ganz kurz, ich möchte damit beginnen, ich werde nächste Woche da weitermachen, aber ich möchte einfach damit beginnen, darüber zu sprechen, wie Gott Träger seiner Herrlichkeit zurüstet. Amen. Gott hat dich und mich bestimmt, weißt du, sonst wärst du nicht hier. Amen. Er hat dich auserwählt, er hat dich auserlesen sozusagen, in dieser Zeit ein Träger seiner Herrlichkeit zu sein. Ein Träger des Gewichtes der Shekinah Gottes. Weißt du, die Herrlichkeit Gottes ist überall auf der Erde. Sie erfüllt die ganze Erde, heißt es in Jesaja 6. Aber sie manifestiert sich nicht spürbar gleichzeitig überall auf der Erde. Amen. Sondern wo manifestiert sich die Herrlichkeit Gottes? Sie manifestiert sich da, wo sie Söhne und Töchter Gottes findet, die bereit und fähig sind, sie zu tragen. Amen. Sie braucht Träger. Es war schon im alten Bund so, die Bundeslade brauchte Träger. Und wenn du nachliest, wie David die Bundeslade nach Jerusalem geholt hat, in 2. Samuel Kapitel 6, hat er die Bundeslade nach Jerusalem geholt. Und da heißt es, und David versammelte alle Auserlesenen in Israel. Das heißt, oder Auserwählte kannst du da übersetzen. Das heißt, da waren Männer, die auserwählt waren, diese Herrlichkeit zu tragen, von Gott auserwählt, in einer besonderen Weise zugerüstet, in einer besonderen Weise auserwählt, um die Herrlichkeit Gottes in ihrer Generation zu tragen. Wie von euch glauben, dass du so ein Auserwählter bist, seine Herrlichkeit zu tragen in dieser Generation? Amen. Halleluja. Und diese Auserlesenen, Auserwählten haben die Herrlichkeit getragen nach Jerusalem. Und diese Auserwählten und Auserlesenen tragen seine Herrlichkeit auch heute. Amen. Und wir müssen zugerüstet werden, um die Herrlichkeit zu tragen. Einer derer, die damals beim ersten Versuch bei David die Herrlichkeit getragen haben, hieß Uzza. Und Uzza heißt, übersetzt, Gott ist Kraft. Amen. Sag mal, Gott ist Kraft. Amen. Und wie viele von euch wissen, kennen die Geschichte, dass Uzza dieser Bestimmung, die Gott eigentlich für ihn hatte, nämlich die Bundeslade zu tragen, in dem Bewusstsein, dass Gott Kraft ist, dass er diese Bestimmung nicht erfüllt hat, weil er zwischendurch versucht hat, aus eigener Kraft die Lade zu stützen. Ihr kennt die Geschichte, die Lade ist verrutscht und dann hat Uzza versucht, aus eigener Kraft die Lade der Herrlichkeit zu stützen. Und Gott hat ihn geschlagen und er ist tot umgefallen. Und David ist erschrocken und hat gesagt, oh, die Lade ist wirklich heilig. Die Herrlichkeit ist wirklich ein heiliges Gewicht. Nicht jeder kann sie tragen. Uzza war bestimmt, sie zu tragen, aber er hatte diese Bestimmung zu erkennen, dass Gott Kraft ist. Amen. Also diejenigen, die die Lade der Herrlichkeit in dieser Zeit tragen, müssen solche sein, die auf nichts anderes vertrauen, außer auf Gottes Kraft. Amen. Du musst zum Ende deiner eigenen Kraft kommen, damit du eine Landebahn für die Herrlichkeit Gottes sein kannst. Halleluja. Gott macht es. Amen. Wenn du sagst, ja, ich möchte ein Träger der Lade sein, ich sage, er macht es. Halleluja. Streck mal deine Hände aus und sag, danke, Vater, dass du mich zu einem Träger deiner Lade machst. Danke, dass du mich zurüstest, ein Träger deiner Lade zu sein. Danke, dass ich erkennen darf, dass du Kraft bist, Herr. Und nicht zu niemand sonst. Keine andere Quelle will ich anzapfen. Keine andere Quelle will ich kennen, außer die Quelle der Kraft Gottes. Die Quelle, die von Golgatha fließt. Die Quelle, die vom Kreuz fließt. Die Quelle, die fließt durch das Blut Jesu Christi. Durch die Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja, ich will keine andere Quelle anzapfen. Halleluja. Also jede andere Kraft muss zum Ende kommen, damit die Herrlichkeit Gottes sich freisetzen kann. Jede andere Kraft. Also als Jesaja die Herrlichkeit sah, Jesaja 6, der Himmel sich öffnete. Wie von euch kennt die Stelle Jesaja 6? Ja, ist ganz interessant, was da steht. Jesaja sieht die Herrlichkeit, Jesaja erlebt die Herrlichkeit, Jesaja wird gesendet aus der Herrlichkeit in diese Welt. Aber es heißt ganz am Anfang, im ersten Vers, bevor Jesaja die Herrlichkeit sieht, heißt es da, und es steht bewusst da, da heißt es, im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohen und erhabenen Thron. Also wofür steht Usia? Usia, vielleicht wisst ihr es nicht, aber ich habe es nochmal nachgeguckt. Usia hat in Jerusalem 52 Jahre regiert. Und er war einer der guten Könige in Israel. Und zu seiner Zeit hatte Israel Frieden. Und zu seiner Zeit hatte Israel Sieg. Und zu seiner Zeit hatte Israel Sicherheit. Aber als Usia starb, da kam diese Sicherheit zum Ende. Als Usia starb, da kam das Vertrauen auf die natürliche Sicherheit zum Ende. Als Usia starb, da kam das Vertrauen auf die menschliche Kraft zum Ende in Israel. Und an diesem Punkt, als das Vertrauen auf die menschliche Kraft zum Ende kam, heißt es, öffnete sich der Himmel und Jesaja sah die Herrlichkeit Gottes. Also ich glaube, dass Gott in dieser Zeit den Himmel öffnen möchte und uns seine Herrlichkeit sehen lassen möchte wie nie zuvor. Amen. Er möchte Deutschland seine Herrlichkeit sehen lassen wie nie zuvor. Amen. Er möchte China seine Herrlichkeit sehen lassen wie nie zuvor. Er möchte die Nationen seine Herrlichkeit sehen lassen wie nie zuvor. Und ich sage dir, wann es passiert. Im Jahr, in dem König Usia stirbt. Sagst du, ja, welcher König Usia? Sagst du, ja, in dem Jahr, in dem Moment, in dem dein Vertrauen auf deine eigene Kraft stirbt, in dem Moment, wo dein Vertrauen auf die menschliche Kraft stirbt, auf menschliche Sicherheit, auf Politiker, auf politische Sicherheit, auf wirtschaftliche Sicherheit, auf einfach all diese natürlichen Sicherheiten, in dem Moment, wo dieses Vertrauen stirbt, kann Gott mit seiner Herrlichkeit kommen. Und ihr Lieben, ich glaube, wir leben in dieser Zeit. Halleluja. Und deshalb glaube ich, dass er in dieser Zeit Träger seiner Herrlichkeit zurüstet. Und ich möchte mit euch heute damit beginnen, uns gemeinsam den Werdegang eines Trägers der Herrlichkeit in der Bibel anzuschauen, an dem wir sehr gut lernen können, worauf es ankommt, um ein Träger der Herrlichkeit Gottes zu sein. Ein Träger der manifesten Substanz Gottes, wo Gott Wunder wirkt. Was ist seine Herrlichkeit? Seine Herrlichkeit ist die Substanz des Himmels. Seine Herrlichkeit ist die Substanz, in der Krankheit sich nicht halten kann. Seine Herrlichkeit ist die Substanz, in der die Engel aktiv sind und Zeichen und Wunder geschehen. Seine Herrlichkeit ist die Substanz, in der Dinge übernatürlich geregelt werden. Und er möchte uns zu Trägern dieser Substanz machen. Amen. Und wir wollen uns zusammen anschauen, den Werdegang eines Trägers dieser Herrlichkeit in der Bibel, an dem man das sehr gut sehen kann. Und zwar ist das Josua. Sag mal Josua. Josua. Josua war von Gott dazu bestimmt, der Nachfolger von Mose zu sein. Mose, die entscheidende Aufgabe von Mose, neben natürlich der Herausführung von Israel aus Ägypten, aber es hängt eigentlich miteinander zusammen. Seine entscheidende Aufgabe, letztendlich heilsgeschichtlich, war, dass er einen Wohnort für die Herrlichkeit Gottes gebaut hat. Das Zelt der Begegnung. Und dass er das Volk der Herrlichkeit hinterhergeführt hat. Ja, der Feuerwolke, der Wolke bei Tag, der Feuersäule bei Nacht. Er war ein Mann, durch den die Herrlichkeit Gottes wie nie zuvor bis zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte der Menschheit sich manifestiert hat in der Mitte des Volkes Israel. Amen. Und Josua sollte sein Nachfolger sein. Amen. Er sollte die Lade weitertragen. Er sollte die Bundeslade tragen. Er sollte die Lade der Herrlichkeit weitertragen. Er sollte weiter der Wolken- und Feuersäule folgen. Und zwar bis hinein ins verheißene Land. Mit anderen Worten, er sollte die Aufgabe, die Gott Mose gegeben hatte, zu Ende führen. Mose konnte sie nicht zu Ende führen wegen seinem Ungehorsam. Ja, die Herrlichkeit ist heilig. Eigene Kraft, das ist das gleiche Problem wie bei USA. Eigene Kraft ist nicht so gut. Ja, deswegen konnte er die Aufgabe nicht zu Ende führen. Aber Josua sollte diese Aufgabe zu Ende führen. Und Gott hat ihn zugerüstet. Gott hat ihn zubereitet, diese Aufgabe wahrzunehmen. Amen. Und wir wollen uns das ein bisschen anschauen, was Gott ihn gelehrt hat und wie Gott ihn zubereitet hat. Und wir werden heute nicht fertig werden, aber wir fangen an. Und zwar möchte ich anfangen mit der ersten Erwähnung von Josua in der Bibel. Ja, da wird er zum ersten Mal erwähnt und da sehen wir bereits etwas ganz Wichtiges. Und zwar in 2. Mose 17, Vers 8 bis 9, da heißt es: Danach kam Amalek und kämpfte in Rephidim gegen Israel. Und Mose sagte zu Josua: Wähle uns Männer aus und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Das ist die erste Erwähnung von Josua. Mose gibt ihm einen Auftrag. Wähle uns Männer aus und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Morgen will ich mich, also Mose, auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Ihr kennt dieses Bild, ist vielfach in der Kunst dargestellt worden. Da tat Josua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn er aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Und Josua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Danach sprach der Herr zu Mose: Schreib dies zum Gedächtnis in ein Buch und lege in die Ohren Josuas, dass ich die Erinnerung an Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Das war der erste Auftrag von Josua. Was siehst du hier? Und das ist wichtig, weißt du, auch wenn du dich zurüsten lassen möchtest, ein Träger der Herrlichkeit zu sein. Das Erste, was wichtig war für Josua, Josua erkannte, wer sein geistlicher Leiter ist. Amen. Josua übernahm Aufträge im Auftrag seines geistlichen Leiters und unter dem Schutz seines geistlichen Leiters. Also Gott rüstet in dieser Zeit Männer und Frauen zu im Leib Christi. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen, dass wir nicht Gott aus der Schule laufen. Also ich glaube nicht, dass Gott irgendjemand aufrichtet im Leib Christi, der nicht gelernt hat, unter Autorität selber zu gehen und unter Autorität zu dienen und im Auftrag eines anderen, der von Gott den Mantel dafür bekommen hat, Aufträge zu übernehmen und Aufträge auszuführen und zu lernen, darin siegreich zu sein. Also das ist ein Schutzraum. Also es ist zu viele Christen machen ihre eigenen Aufträge und kämpfen hier und kämpfen da und denken, das wäre gut und das wäre gut. Aber niemand hat sie wirklich beauftragt, außer ihr eigenes, wo sie sagen, ja, der Heilige Geist hat mir gesagt. Aber weißt du, die Unterscheidung, was wirklich der Heilige Geist ist und was eigentlich dein heiliges Fleisch ist, ist eine Entwicklungssache. Und du lernst es. Weißt du, Josua lernte zu unterscheiden durch die Leitung des Mose. Also Josua schlug keine Schlachten einfach aus eigenem Antrieb, sondern Josua sagte: Hey Mose, was hast du für mich? Und er führte den Auftrag aus, den Mose ihm gab. Und er konnte erkennen: Hey, solange Mose mich stützt, solange Mose hinter mir steht, habe ich den Sieg. Wenn er nicht mehr hinter mir steht, wenn seine Hände sinken in dem Fall, dann habe ich keinen Sieg. Das ist eine Lektion. Das ist eine Lektion für uns. In der Unabhängigkeit haben wir keinen Sieg. Aber eingefügt in den Leib Christi, so wie Gott es möchte, hast du Sieg. Weißt du, da holst du dir nicht eine blutige Nase. Zu viele holen sich unnötig blutige Nasen, weil sie den Kampf kämpfen und jeden Kampf kämpfen. Aber sie haben nie ihren Leiter gefragt: Hey, stehst du da hinter mir in diesem Kampf? Ist das der Kampf, den ich kämpfen soll? Also Mose lehrte Josua, welches die Feinde Israels wirklich sind. Schau, am Ende dieses Einkampfes gab Mose Josua etwas mit. Er sagte ihm, schau, jetzt hast du eine Schlacht gegen Amalek siegreich gekämpft. Jetzt hast du etwas gelernt über die Feinde Israels. Und jetzt sage ich dir etwas, dieses Amalek, das wirst du den Rest deines Lebens bekämpfen. Amen. Das steht hier am Ende. Ja, das wirst du auslöschen müssen. Ja, da musst du weitergehen. Das heißt, Mose gab Josua klare Anweisungen, was der Kampf ist, der zu kämpfen ist. Und damit macht er auch deutlich, welcher Kampf nicht zu kämpfen ist, nämlich gegen irgendwas anderes. Ja, wir haben manchmal Ideen, denken, ja, das hier wäre gut und das. Und hey, komm, lass uns auf den Berg rennen und dort das Schofar blasen und hier die Mächte vertreiben. Und dann binden wir nochmal den Geist über der Nation und dann nochmal den Geist. Weißt du, wer steht hinter dir? Welcher Schutz ist hinter dir? Wo ist der Schutzraum, in dem du dich bewegst? Ist eine so wichtige Lektion. Amen. Kannst du es sehen? Halleluja. Im Schutz Gottes. Im Schutz Gottes Dinge zu tun. Also zu lernen oder unter dem Mantel von denen, die dir vorangehen, zu dienen. Zu dienen. Also Josua diente. Ja, da war kein Widerspruch. Mose sagte zu ihm, hey, wähle Männer aus, zieh, kämpf gegen Amalek. Josua hat nicht gesagt, Amalek, das sind doch die ganz Bösen, die ganz Schlimmen. Nein, für Josua war klar, wenn Mose hinter mir steht, dann funktioniert's. Dann passt, dann ist so. Amen. Weißt du, wo dein Platz ist? Weißt du, wer dein geistlicher Leiter ist? Weißt du, unter welchem Schutz du stehst? Ist so wichtig, da wirst du zugerüstet. Amen. Halleluja. Okay, und du beginnst mit der kleineren Schlacht und dann steigst du zur größeren Schlacht. So wie David, er begann mit dem Löwen, das war der kleinere. Ja, ich habe mir sagen lassen, Löwen sind haben weniger Kraft als Bären. Ja, Bären sind noch stärker. Ein Löwe hat keine Chance gegen einen Bär. Ja, deswegen hat Gott David erstmal mit dem Löwen trainiert, ja, den Löwen zu erschlagen. Ja, das ist auch schon mal nicht schlecht. Amen. Ja. Okay. Ja, zuerst der Löwe, dann der Bär und dann der Goliath. Amen. Und was hat ihn qualifiziert für den Goliath? Der Löwe und der Bär. Und der Goliath wiederum hat ihn qualifiziert, am Ende die Schlachten Israels zu schlagen. Und zwar siegreich zu schlagen gegen die Philister, siegreich ins Feld zu ziehen und siegreich wieder nach Hause zu kommen. Saul hat Tausende erschlagen, David hat Zehntausende erschlagen. Gott hat ihn trainiert. Weißt du, wer im Kleinen treu ist, den wird Gott über vieles setzen. Amen. Weißt du, seid ihr nicht so gut zu dienen? Weißt du, die Schwester Nadang hat vorher das so gesagt, weißt du, sie hat 3000 Leute in ihrer Gemeinde gehabt und sie sagt, ich bin nur eine Fürbitterin. Verstehst du, das ist ein dienendes Herz. Amen. Weißt du, wir müssen Diener zuerst sein und nicht zuerst, okay, wo ist meine große Bühne? Ja, wo ist mein großer Dienst? Wo ist mein großer Erfolg? Wo komme ich groß raus? Verstehst du? All das stirbt, während du dich dazu zubereiten lässt, ein Träger der Herrlichkeit zu sein. Amen. Träger der Herrlichkeit geht es nicht mehr um ihren eigenen Erfolg. Träger der Herrlichkeit geht es nicht mehr um ihr eigenes Gutdastehen, um ihre eigene Vision, um ihr eigenes Leben, sondern Träger der Herrlichkeit haben nur ein Ziel, nämlich, dass die Herrlichkeit Gottes sich hier auf der Erde manifestieren kann durch sie. Amen. Halleluja. Oh, danke, Jesus. Halleluja. Lass uns zur zweiten Stelle gehen, da kommen wir heute noch dazu und dann ist für heute gut. Zur zweiten Stelle, in der Josua vorkommt, und zwar 2. Mose, Kapitel 24, Vers 12 bis 14. Halleluja. Und der Herr sprach zu Mose, steig zu mir herauf auf den Berg, und sei dort, damit ich dir die steinernen Tafeln, das Gesetz und das Gebot gebe, das ich geschrieben habe, um sie zu unterweisen. Mit anderen Worten, Gott ruft Mose in seine Gegenwart. Er ruft ihn auf den Berg der Begegnung. Er ruft ihn in die Begegnung von Angesicht zu Angesicht. Und jetzt kommt Vers 13. Da machte Mose sich mit seinem Diener Josua auf und Mose stieg auf den Berg Gottes. Zu den Ältesten aber sagte er, wartet hier auf uns, bis wir zu euch zurückkehren. Siehe, Aaron und Hur sind ja bei euch. Wer eine Rechtssache hat, trete zu ihnen. Mit anderen Worten, da sehen wir es. Josua war nah an Mose. Amen. Warum hat Mose Josua mit auf den Berg genommen? Kleines Rätsel, ja. Ich glaube, das ist relativ einfach zu beantworten. Ganz einfach, weil er derjenige war, der seinem Herzen am nächsten stand. Amen. Also, weil er derjenige war, der ihm treu gedient hat. Weil er derjenige war, der in seiner Salbung den Löwen und den Bären erschlagen hat, sozusagen. Deswegen nahm Mose Josua mit auf den Berg, mit in die Begegnung mit Gott hinein. Weißt du, und das ist der entscheidende Punkt. Indem Josua nahe bei Mose war, war er nicht einfach nur nahe bei einem großen Leiter oder so irgendetwas, sondern er war nahe an der Gegenwart Gottes. Weil Mose ein Mann der Gegenwart Gottes war, weil Mose ein Mann der Begegnung mit Gott war, darum hat auch sein Diener oder derjenige, der ihm gefolgt ist, automatisch erlebt, was es heißt, nah an Gott zu sein. Er wurde mit hineingenommen. Und weißt du, das ist das Entscheidende. Das ist das Entscheidende. Wenn du ausgebildet werden möchtest, ein Träger seiner Herrlichkeit zu sein, dann musst du es lernen, ein Mann, eine Frau der Gegenwart Gottes zu sein. Amen. Dann vielleicht gehst du am Anfang mit, weißt du, mit einem anderen Mann oder einer anderen Frau Gottes, die dich lehrt, ja, die dir Sachen sagt, die dir auch sagt, wie du dich Gott nahen kannst, wie du in seine Gegenwart kommst. Aber am Ende des Tages irgendwann kommt der Punkt, wo du selber lernen musst, in seine Gegenwart zu gehen. Aber die entscheidende Aufgabe geistlicher Leiterschaft, die alles entscheidende Aufgabe geistlicher Leiterschaft, meine entscheidende Aufgabe ist es, so viele wie möglich in die Gegenwart Gottes zu ziehen. Amen. Wie kann ich dich in die Gegenwart Gottes mit hineinziehen? Nur indem ich selber da bin. Amen. Nur indem ich selber jeden Tag da bin. Amen. Wie kann ich dich ermutigen, jeden Tag Gott in deiner persönlichen Zeit zu erleben? Nur indem ich ihn jeden Tag selber erlebe, indem ich in seiner Gegenwart bin. Also geistliche Leiter, die irgendetwas bewirken wollen hier auf dieser Erde, müssen Männer und Frauen der Gegenwart Gottes sein. Sie dürfen sich nicht mit einem Tag in ihrem Leben zufrieden geben, wo du sagen musst, heute habe ich irgendwie nur so aus mir heraus alles so gemacht. Sondern sie müssen Männer und Frauen sein, die aus seiner Gegenwart kommen. Amen. Hier auf dieser Erde. Und so können sie andere mitnehmen. Mose nahm Josua mit in die Gegenwart Gottes. Durch Mose lernte Gott überhaupt erst die Gegenwart Gottes kennen. Amen. Halt, Josua, habe ich es verwechselt. Ja. Durch Mose lernte Josua die Gegenwart Gottes kennen. Amen. Und jetzt kommt's. Josua hat es geschmeckt. Amen. Josua hat es geschmeckt. Und was lesen wir? 2. Mose 33, Vers 11. Was lesen wir da? Mose hat das Zelt außerhalb des Lagers aufgestellt. Das ist der Zusammenhang, das Zelt der Begegnung. Und Mose ist da täglich hingegangen und hat Zeit mit Gott gehabt. Und dann heißt es in Vers 11, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte er ins Lager zurück. Sein Diener Josua aber, sag mal Josua aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Innern des Zeltes. Amen. Mit anderen Worten, der hat's geschmeckt. Der hat Lunte gerochen. Der hat gesagt, wow, dieser Ort, an dem mich mein Leiter Mose hingeführt hat, von dem er mir immer erzählt hat und an den er mich dann mitgenommen hat, das erste Mal da auf den Berg, ja, als die Gesetzestafeln kamen und dann ins Zelt der Begegnung. Wow, diesen Ort gibt's ja wirklich. Dieser Ort ist ja real. Dieser Ort ist ja nicht nur real, sondern der ist so wunderbar, da will ich gar nicht mehr weg. Amen. Und er wich nicht vom Innern des Zeltes. Weißt du, ich glaube, Das war die Zeit, in der Josua sich endgültig qualifiziert hat als der Nachfolger von Mose. Bis zu diesem Zeitpunkt war übrigens auch nicht davon die Rede, dass Josua der Nachfolger von Mose werden würde, ja, sondern er war halt mit Mose. Ja. Aber ich glaube, als Josua lernte, selber ein Mann der Gegenwart zu sein, wurde er oder hat er sich qualifiziert, der Nachfolger von Mose zu werden. Weißt du, deine Gaben, die du hast, sind wunderbar und sind schön. Und Gott kann alle unsere Gaben gebrauchen, alle unsere Ressourcen, alles, was wir haben. Und Gott hat uns so viel anvertraut, weißt du. Und er hat jedem von uns Gaben gegeben, unterschiedliche Gaben. Ja? Geistliche Gaben, Gaben im Natürlichen, Gaben, ja, Ressourcen, Finanzen, was auch immer, eine Ausbildung und so weiter. Alle diese wunderbaren Dinge sind alle wunderbar. Aber ich sage dir, am Ende des Tages, worauf es entscheidend ankommt, ist, dass wir Männer und Frauen der Gegenwart Gottes sind. Amen. Männer und Frauen, die jeden Tag Gott neu begegnen, die jeden Tag von Angesicht zu Angesicht mit Gott sind, die zur Ruhe kommen vor ihm und die aus dieser Dimension seiner Gegenwart heraus leben. Amen. Die nicht in diese Welt gehen, ohne dass sie diese Begegnung hatten. Ja, die nicht mehr davon abweichen, verstehst du? Die sich zu ihrer Gewohnheit machen. Die sagen, jawohl, weißt du, wie willst du ein Träger seiner Herrlichkeit in der Öffentlichkeit sein, wenn du kein Träger seiner Herrlichkeit privat in deinem stillen Kämmerchen bist? Wie willst du überhaupt irgendetwas sein in der Öffentlichkeit, wenn du es nicht alleine mit Gott bist? Gewaltige Taten, wir brauchen gewaltige Taten für den Herrn. Ja, aber ohne den Herrn, das ist schwierig. Und wann ist der Herr mit dir? Wenn du dich von ihm imprägnieren lässt, wenn du dich von ihm bescheinen lässt, wenn du vor ihm bist, wenn du Zeit mit ihm hast. Also der Weg ist offen. Jesus hat den Weg geöffnet. Wusstest du das? Damals für Josua war es noch so eine Sache, der musste wirklich speziell in dieses Zelt da gehen, das es ja nicht mehr gibt. Okay, das gibt es nirgends mehr auf der Welt, dieses Zelt der Begegnung. Ja. Die Bundeslade gibt es auch nicht mehr. Josua war darauf angewiesen, in dieses Zelt zu gehen. Wir leben im neuen Bund. Amen. Und wie heißt es im neuen Bund? Lass uns mal reinschauen. Hebräer 10. Hebräer 10, Vers 19 bis 22 heißt es: Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum. Also in diesen Ort, wo die Herrlichkeit Gottes wohnt, in diesen Ort der Begegnung, da wir durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns, sag mal zu den Nachbarn, lasst uns hinzutreten. Und jetzt sagt er, mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns hinzutreten. Der Ort der Begegnung ist geöffnet. Durch das Blut Jesu Christi, durch das Opfer von Golgatha ist der Weg frei an den Ort der Begegnung für dich und für mich. Und wir können ihm zu jeder Zeit begegnen. Wo auch immer du bist, kannst du ihm begegnen. Wo auch immer du bist, kannst du ein Mann, eine Frau der Gegenwart Gottes sein. Du kannst ein Josua sein. Du kannst es. Sag nicht, ich habe keine Zeit. Ich sag dir, möchtest du mehr Zeit haben? Möchtest du deine Dinge schneller schaffen in deinem Alltag? Möchtest du mehr Zeit haben am Ende des Tages? Dann empfehle ich dir was, dann verbring erstmal Zeit in der Gegenwart Gottes. Also das kann man nicht vom Natürlichen erklären, aber ich kann es dir aus eigener Erfahrung sagen, alles andere läuft viel schneller, viel besser, wenn du aus der Zeit mit der Gegenwart, in der Gegenwart Gottes kommst. Du sparst Zeit. Es ist eine Lüge, dass du keine Zeit hast. Irgendwann hast du Zeit. Ja, vielleicht hast du Kinder und du kannst nicht gleich morgens so viel Zeit verbringen, aber irgendwann im Laufe des Tages hast du Zeit. Irgendwann hast du Mittagspause, irgendwann kommst du nach Hause von der Arbeit. Irgendwann hast du Zeit. Solange du noch Zeit hast, auch den Fernseher anzuschalten, solange kannst du auch in die Gegenwart Gottes kommen. Oder musst du fernsehen? Zwingt dich jemand? Nein. Das heißt, du kannst in seine Gegenwart Gottes, in seine Gegenwart kommen. Du kannst. Der Weg ist offen. Halleluja. Vers ist Jeremia 29, 13 heißt es, und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Amen. Also du musst ihn suchen, du musst da hineingehen, du musst da hineinpressen. Diese Begegnung ist nicht einfach nur, weißt du, dass du irgendwie schematisch irgendwas machst, dass du einfach sagst, okay, ich lese meine 5 Verse in der Bibel und dann bete ich mein Gebet aus meinem Gebetsbuch und dann mache ich noch das und dann mache ich noch jenes. Sondern es ist, du suchst den Herrn mit deinem Herzen. Also suche den Herrn. Das hat Mose Josua beigebracht. Und Josua hat es gelernt, den Herrn zu suchen, jeden Tag. Er wich nicht aus dem Innern des Zeltes, weil er sagt, oh, kann ich vielleicht noch mal eine Begegnung haben mit dir, Herr? Kann ich vielleicht noch mal einen Aspekt von dir kennenlernen? Kann ich vielleicht noch mal ein bisschen imprägniert werden von deiner Herrlichkeit? Kann ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr Substanz aufnehmen von dir? Weißt du, er suchte ihn, da war etwas in seinem Herzen. Es war nicht einfach nur so eine Tradition, okay, jetzt bin ich halt da. Sondern der wusste, warum er da war. Er war da, weil er die Herrlichkeit Gottes erleben wollte. Er wusste, aus der Gegenwart kommt meine Berufung zustande. Und es ist interessant, ganz am Ende, und das ist die letzte Stelle für heute, ganz am Ende, bevor dann tatsächlich Mose, als Mose Josua schlussendlich tatsächlich beauftragt und ihm praktisch sagt, okay, jetzt ist deine Zeit gekommen und jetzt übernimmst du von mir, jetzt übernimmst du den Auftrag. Ja, ist interessant, wo das geschieht. Es geschieht wieder in der Herrlichkeit Gottes. Es geschieht wieder in der Gegenwart Gottes. Ja, 5. Mose 31, Vers 14 liest du das. Und da heißt es, und der Herr sprach zu Mose, siehe, deine Tage sind herangekommen, dass du sterben wirst. Rufe Josua und findet euch im Zelt der Begegnung ein, dass ich ihm Befehl erteile. Wo kriegst du deine Marching Orders? Wo kriegst du deine Aufträge? Im Zelt der Begegnung. Amen. Richtig ausgerichtet, richtig eingefügt unter dem Schutz Gottes, unter der geistlichen Leiterschaft, die Gott dir gesetzt hat, im Zelt der Begegnung, da kriegst du deine Marching Orders, da beruft Gott dich, da sagt dir Gott, wo es lang geht, da zeigt dir Gott die nächsten Schritte in deinem Leben. Amen. Und da heißt es dann weiter, da gingen Mose und Josua hin und fanden sich im Zelt der Begegnung ein. Und der Herr erschien im Zelt in der Wolkensäule. Und die Wolkensäule stand über dem Eingang des Zeltes. Und der Herr sprach zu Mose, und dann kommt als erstes der Auftrag, das Lied des Mose zu schreiben und so weiter. Darum geht es mir jetzt nicht, sondern es geht mir um Josua. Also die Herrlichkeit erscheint am Eingang des Zeltes der Begegnung. Josua und Mose sind in seiner Gegenwart. Und dann heißt es in Vers 23 am Schluss, also nach dem Auftrag noch an Mose, dieses Lied zu schreiben, heißt es dann Vers 23. Und er befahl Josua, dem Sohn des Nun, und sprach, sei stark und mutig, denn du wirst die Söhne Israel in das Land bringen, das ich ihnen zugeschworen habe. Und ich will mit dir sein. Amen. Willst du, dass Gott mit dir ist, als einer, der verheißenes Land einnimmt? Willst du einer sein, der durch den Gott in Deutschland Erweckung ausbreiten kann? Willst du einer sein, durch den Gott Zeichen und Wunder wirken kann? Willst du einer sein, auf den Gott das Gewicht seiner Herrlichkeit legen kann, ohne dass es dich umbringt? Ja, willst du einer sein, der wirklich ein Träger dieser heiligen Gegenwart Gottes ist, wo immer er hingeht? Amen. Dann ruft er dich heute Morgen. Sei ein Mann, sei eine Frau der Gegenwart Gottes. Amen. Halleluja. Lass uns aufstehen zusammen und beten. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Das nächste Mal werden wir uns weiter Josua anschauen. Da gibt es noch viel zu lernen. Aber für heute ist es an der Stelle genug. Herr, wir danken dir, dass du zu uns gesprochen hast, Heiliger Geist, dass du zu jedem Einzelnen gesprochen hast, Herr. Danke, Herr, für die Lektionen, die wir lernen können von Josua, Herr. Was es heißt, wirklich Träger deiner Herrlichkeit zu sein, Herr. Und du suchst in dieser Zeit, du suchst Träger deiner Herrlichkeit. Du willst Orte deiner Herrlichkeit etablieren in dieser Zeit an ganz verschiedenen Orten hier in Deutschland, Österreich, Schweiz, Europa, China, anderen Ländern der Erde, Herr. Du willst Zentren deiner Herrlichkeit etablieren, Herr. Und dafür suchst du und dafür rufst du Träger dieser Herrlichkeit. Und du rüstest sie zu in dieser Zeit, Herr. Und du rüstest sie zu immer noch nach den gleichen Prinzipien, nach den gleichen geistlichen Prinzipien wie seit jeher. Du rüstest sie zu durch geistliche Leiterschaft. Du rüstest sie zu durch die, die uns vorangehen. Du rüstest sie zu auch, Herr, indem wir von ihnen lernen, was es heißt, Männer und Frauen der Gegenwart zu sein, Herr. Oh Herr, wir wollen Männer und Frauen deiner Gegenwart sein. Halleluja, streck mal deine Hände aus. Oh, wir wollen Männer und Frauen deiner Gegenwart sein, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du uns ziehst in dieser Zeit, Herr. Danke, Herr, dass du wirklich diesen Hunger in dieser Zeit in unsere Herzen gibst, Herr. Herr, dass in unserem Herzen diese Entscheidung fällt, wo wir sagen, wie Josua, ich weiche nicht vom Zelt der Begegnung. Ich weiche nicht, das ist mein Ort. An diesen Ort muss ich jeden Tag hin. Ja, das kann niemand für dich tun. Das kann auch ich nicht für dich tun. Deine persönliche Zeit mit Gott kann ich dir nicht abnehmen. Kein Leiter kann das, sondern das ist deine Zeit. Das ist deine Zeit. Und Gott ruft dich und er inspiriert dich und er sagt, ja, ich möchte starke Zeiten mit dir haben. Ich möchte dich imprägnieren mit meiner Herrlichkeit. Ich möchte zu dir reden. Ja, rufe mich an und ich will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst, Jeremia 33. Halleluja. Er will dir Dinge zeigen, was kein Auge gesehen hat, was kein Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist. Das sagt Gott denen, die bereitet, die ihn lieben. Oh, Shekaramando Korabasika, da, da, da, da, da. Oh, ja, erheb deine Stimme, erheb deine Stimme zu ihm. Oh, Rabasanda Karabasika, da, da, da, da. Oh, Rabasia, da, da, da, Mashika, da, da, da, da, da, da, da. Oh, ja, wir bitten dich, Vater, in dem Namen Jesus, Herr. Herr, dass du uns in dieser Zeit wirklich bevorrechtigst, Herr. Herr, mit dieser Gnade, Herr, mit dieser Gnade des Gewichtes deiner Herrlichkeit, Herr, mit dieser Gnade deiner Gegenwart, deiner manifesten Gegenwart, Herr. Danke, Herr, dass du auf jeden Einzelnen hier in diesem Raum kommst, Herr. Herr, dass jeder Einzelne, Herr, zugerüstet wird, Herr, ein Träger deiner Gegenwart zu sein, Herr. Ein Träger deiner Herrlichkeit zu sein, Herr. Ein Träger des Gewichtes deiner Herrlichkeit zu sein, Herr. Danke, dass du jeden Einzelnen zurüstest, Herr. Oh, inspirierst, Herr. Oh, danke, Herr, dass du Neues vorhast, Neues tun willst, Herr. Im Leben jedes Einzelnen dieser Kostbaren, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Oh, Shekara Mera Siti Chando Korea Sando Korabasia. Oh, Rabasia Dada. Oh, Ramasando. Oh, Ramasia Dada Rabasia Kanda Dada Dada. Oh, Rabasika Dada Dada Dada Dada Dada. Oh, Rabasika Dada Dada Dada. Und David und Svetlana, der Herr sagt zu euch, größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Und an diesem Ort werde ich Frieden geben. Größer, größer wird das Gewicht der Herrlichkeit Gottes in eurem Haus sein als je zuvor. In Jesu Namen, Herr. Halleluja. Oh, wir preisen dich. Wir preisen dich, Herr. Wir danken dir, Herr. Oh, berühr einfach sein Herz. Berühr einfach sein Herz. Du kannst ihm gerade jetzt begegnen. Du kannst ihm gerade jetzt begegnen, da wo du bist. Halleluja. Halleluja. Lass uns mal das Pult nach oben tun. Wir wollen wirklich, ich weiß es symbolisch, möchte ich einfach hier wirklich ein Zelt der Begegnung aufstellen. Im Geist. Jesus hat den Weg frei gemacht. Jesus hat den Weg für uns frei gemacht, um ihm zu begegnen. Jesus hat den Weg frei gemacht, dass du ihm begegnen kannst. Lass uns einfach sagen, hier vor dem Altar ist dieses Zelt der Begegnung aufgerichtet. Wenn du sagst, ja Herr, ich möchte heute Morgen, ich möchte dir begegnen in einer neuen Dimension, ich möchte dir begegnen in einer neuen Weise, dann lade ich dich ein, dann darfst du hier nach vorne kommen, du darfst hier vorne knien, du darfst hier vorne sein, du darfst hier vorne liegen, du darfst hier vorne dich bewegen, du darfst einfach hier vorne sein und einfach dir von seiner Gegenwart dienen lassen, einfach dir von seinem Angesicht her dienen lassen. Einfach dir dienen lassen, direkt vom Angesicht des Herrn her. Halleluja, ganz persönlich, ganz persönlich. Oh, ganz persönlich. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen her. Oh, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns begegnest. Halleluja. Halleluja. Wir danken dir, Herr, dass dieser Raum der Begegnung geöffnet ist. Wir danken dir, Herr, dass du für jeden Einzelnen diesen persönlichen Raum hast, Herr. Und danke, Herr, dass du jedem Einzelnen hier in ganz persönlicher Weise begegnen möchtest. Wenn hier vorne im Altarraum keinen Platz mehr ist, dürft ihr gerne natürlich auch auf dem Gang euch niederlassen. Einfach da, wo Platz ist. Halleluja. Danke, Jesus, oder an der Seite, wo immer Platz ist, da drüben ist auch noch Platz. Halleluja. Danke, Heiliger Geist, auch über Livestream. Gott zieht uns wirklich in einen Moment der Begegnung hinein. Halleluja. Halleluja. Das Lobpreisteam singt einfach im Hintergrund. Und du begegnest einfach deinem Herrn. Du lässt dich nicht ablenken durch irgendwas, was von außen kommt. Du lässt dich nicht ablenken durch irgendwas, was irgendjemand vielleicht um dich herum macht oder betet oder tut, wie auch immer. Sondern du begegnest ihm jetzt. Du begegnest ihm. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Schau auf ihn. Schau auf ihn. Schau auf Jesus. Begegnung mit ihm. Herr, zeig uns den Raum der Begegnung mit dir, Herr. Zeig uns, dass er offen ist, Herr. Zeig uns, dass wir jeden Tag willkommen sind, Herr. Oh, zeig uns, was du uns zeigen möchtest, Herr. Sprich gerade jetzt zu unseren Herzen, Herr, und gib uns Klarheit. Klarheit über unsere Prioritäten. Klarheit, worauf es ankommt in unserem Leben. Klarheit. Klarheit über die nächsten Schritte, Herr. Vater, bring die Unruhe unserer Seelen zum Ende, Herr. Bring Ruhe vor dir. Ruhe vor dir. Ruhe vor dir. Oh, Jesus. Oh, wir lieben dich, Herr. Oh, wir lieben dich, Herr. Herr, auch wenn wir manchmal untreu sind, Herr, dann bist du doch treu, sagt dein Wort, Herr. Du bleibst treu, Herr. Du bist treu, Herr. Und wir können uns auf dich verlassen, Herr. Wir können uns auf dich verlassen, Herr. Oh, Jesus. Jesus. Dein Angesicht leuchten über uns, Herr. Ja, und unser Herz sagt, wenn dein Angesicht nicht mit uns geht, dann lass uns nicht irgendwo hingehen, Herr. Aber Herr, dein Angesicht geht mit uns. Dein Angesicht geht mit uns, wenn wir vor deinem Angesicht waren. Geht dein Angesicht mit uns. Ah, wir danken dir, Herr. Ah, wir danken dir, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Yes, yes, wir brauchen dich. Oh, neues. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Oh, danke, dass du willst. Oh, wir lieben dich. Oh, wehe noch stärker, Heiliger Geist. Wehe noch stärker, Heiliger Geist. Noch stärker, Heiliger Geist. Oh. Oh, blase jede Bedrückung aus unseren Seelen, Herr, blase alles raus, was dich gehindert hat, Herr. Herr, blase alles raus, was die Freude am Herrn gehindert hat, Herr. Blase alles raus, Herr. Herr, was den Durchbruch gehindert hat, Herr, jetzt. Oh, mehr, Heiliger Geist. Mehr, Heiliger Geist. Mehr, Heiliger Geist. Jesus. Die Freude an dir, Herr, ist unsere Stärke. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Ah, oh, wir lieben dich, Herr. Oh, danke, Vater, dass du da bist. Danke, Vater, dass du da bist. Danke, Herr, dass du dich ausstreckst nach deinen Söhnen und Töchtern. Danke, Vater, dass deine Arme weit offen sind. Und ich glaube, dass hier im Raum und am Livestream Menschen sind, du sehnst dich nach, ja, nach dem Angesicht Gottes. Dein Herz, das sehnt sich nach der Gegenwart des Vaters. Du wünschst dir so sehr, dass du damit reingehen kannst, dass du einen Touch vom Himmel bekommst, dass du dem Vater von Angesicht zu Angesicht begegnen kannst. Aber du weißt, dass sind Dinge in deinem Leben, die trennen dich von Gott. Das sind Dinge in deinem Leben, die dir erlauben nicht, dass du in diese Gegenwart kommst. Das sind Dinge, die dich zurückhalten. Und so wie es Pastor vorhin erklärt hat, Jesus Christus hat diese Dinge besiegt am Kreuz. Er ist gestorben für deine Sünden, die dich von Gott trennen. Er ist gestorben für alles, was dich trennt, alles, was dich zurückhalten will. Er ist der Weg zum Vater. Jesus ist der Weg zum Vater. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater. Nur Christus ist der Weg zum Vater. Und ich glaube, dass du jetzt hier bist und du hast dieses Ziehen im Herzen. Du hast diese Sehnsucht. Du weißt, ich muss zum Vater kommen. Und es bedarf nur einem Schritt von uns. Es bedarf nur diese Entscheidung zu sagen, ja Herr, vergib mir meine Sünden, vergib mir, was ich falsch gemacht habe, vergib mir alles, was mich von dir trennt. Und Herr, ich bitte dich, komm in mein Leben, Jesus. Ich will dir ab heute nachfolgen. Ich will ab heute ja deinen Weg gehen. Ich will aufhören, meinen eigenen Weg gehen. Ich will aufhören, meiner eigenen Agenda zu folgen. Ich will aufhören, wirklich in Sünde zu leben. Und ich will dir nachfolgen. nachfolgen, Jesus. Und wenn du dieses Gefühl hast im Herzen, jeder weiß es, wenn du dieses Gefühl hast, dann ist jetzt der Moment der Entscheidung für dich. Jetzt ist der Moment, wo du diesen Schritt auf Gott zugehen kannst, wo du zu Gott sagen kannst, ich möchte, ja, ich will. Er steht vor dir und er bietet dir diesen Ring und er fragt dich, willst du zu mir kommen? Willst du in mein Angesicht kommen? Und ja, dieser Aufruf geht für die Personen, die das noch nie gemacht haben, die Entscheidung. Aber vielleicht hast du ja diese Entscheidung mal getroffen in deinem Leben, aber bist von Jesus weggekommen. Da ist Sünde in dein Leben gekommen. Du bist vielleicht lau geworden. Du hast dich abgewandt von Jesus. Auch für dich gilt diese Einladung heute. Auch für dich gilt die Einladung des Vaters jetzt. Komm zurück an mein Herz. Komm zurück, mein Kind. Ich will dir jetzt vergeben. Ich will jetzt alles wegnehmen, was dich von mir trennt. Wenn diese Sachen, ja, wenn etwas von diesem Punkt dich anspricht, dann möchte ich dich bitten, gib mir ein Zeichen. Ich möchte gern für dich und mit dir beten. Ich möchte für dich und mit dir beten, dass wirklich, ja, dass Christus deine Sünden vergibt, dass Christus dich wieder zurück zum Vater bringt. Das ist deine Gelegenheit jetzt. Wirklich ergreif sie, verpasst diese Gelegenheit nicht, in die Gegenwart des Vaters zu kommen. Verpasst die Gelegenheit nicht, auf den Vater zuzugehen. Und ja, ja, gib mir, streck die Hand aus, gib mir ein Zeichen. Ich will jetzt mit dir und für dich beten. Ich will dir die Hand auflegen, dass du wirklich, ja, auch diese Gewissheit ins Herz bekommst, wenn du jetzt stirbst, wenn du heute stirbst, dass der Vater auf dich wartet, dass du nicht verloren gehst, sondern ewiges Leben hast. Und ja, ich möchte dich einladen, komm nach vorne. Ich möchte mit dir und für dich beten. Alle, die die Hände wirklich gestreckt haben oder diese Einladung spüren vom Heiligen Geist, komm nach vorne. Ich möchte mit dir und für dich beten. Trau dich wirklich. Das ist ein, ja, ein spezieller Moment zwischen dir und Gott. Und ich möchte dich einladen. Schön, dass du da bist. Komm nach vorne, komm nach vorne. Jeder, der hier für sich beten lassen möchte, der wirklich diesen Neuanfang mit Jesus heute festmachen möchte vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, der sagen möchte, jawohl, Jesus, ich folge dir nach, 100%, ganz und gar. Komm einfach ganz schnell nach vorne. Sabrina wird für dich beten und wird dir die Hand auflegen und wird dir dienen. Wenn du deine Hand gerade gehoben hast, dann komm einfach nach vorne. Wenn du sie nicht gehoben hast, aber du weißt, du sollst da dabei sein, du sollst dir da dienen lassen, einfach, dass es heute vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt fest ist, dann lass dir einfach dienen. Und Sabrina betet mit dir und für dich. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Und alle anderen, lasst uns einfach weiter Jesus anbeten. Oh, und auch wenn du am Livestream dieses Spüren fühlst in dem Herzen, dann bete wirklich mit uns mit und du wirst dabei sein. Gott wird dein Gebet erhören. Und jeder im Raum darf mitbeten, jeder darf wirklich, ja, seine Augen schließen. Und du darfst wirklich mit mir mitbeten laut und sagen, Jesus, ich komme jetzt zu dir. Vergib mir, wo ich Dinge in mein Leben gelassen habe, die mich von dir trennen. Vergib mir meine Sünden. Komm in mein Leben. Ich will dir ab heute nachfolgen. Danke, Vater, dass ich ab heute in deinem Angesicht leben darf. Und Heiliger Geist, füll mich jetzt. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Danke, Vater, für meine Schwester. Danke, Herr, dass du sie wirklich in dein Angesicht rufst. Danke, Herr, dass sie wirklich wie Josua nie mehr aus deiner Gegenwart weichen wird, Herr. Danke, Vater, dass du sie so sehr liebst, dass du alles für sie gegeben hast. Danke, Herr, dass das Alte jetzt vergangen ist, dass du dich nicht mehr daran erinnerst, sondern dass ab heute ein neuer Tag für sie ist. Danke, Herr, dass wirklich, ja, dass heute was Neues beginnt, Herr. Danke, Vater, ja. Und ich sehe so Gold auf dich herabregen. Der Vater segnet dich und er liebt dich so sehr. Und nichts und niemand kann dich jemals mehr aus seiner Hand reißen. Halleluja. Danke, Vater. Heiliger Geist, füll sie. Füll sie ganz neu mit der Liebe des Vaters. Danke, Vater. Halleluja. Danke, Vater. Wenn du über Livestream zuschaust, du kannst uns einfach eine E-Mail schreiben an wunder@glorylife.de. Wenn du dieses Gebet mitgesprochen hast, dann wollen wir dir was Kleines schenken, wollen einfach mit dir in Kontakt treten und dir einfach ein paar Infos auch schenken, wie du einfach weiter in diesem Leben mit Gott leben kannst, wie du weiter vorangehen kannst. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und jetzt bitte ich den Michael, nach vorne zu kommen. Michael Wieler-Reusser, da hinten. Halleluja. Danke, Herr. Wir sind in seiner Gegenwart. Bleib einfach in seiner Gegenwart. Bleib einfach in seiner Gegenwart. Gott wirkt an dir. Gott dient dir. Wollen jetzt an der Stelle wollen wir eine Sammlung einnehmen, auch als eins der Opfer, die wir bringen, die ein Wohlgeruch sind für Gott, ist Lobpreis. Und eins der Opfer, die wir bringen, die auch ein Wohlgeruch sind für Gott, sind unsere finanziellen Gaben, die wir Gott geben. Und da leitet uns der Michael jetzt, also hör ihm gut zu. Hey, du bist aus Gott geboren. Du bist ein Gesegneter des Himmels. Du bist so gesegnet. Du bist so gesegnet. Das Wort sagt, du bist gesegnet mit allen geistlichen Segnungen in der Himmelswelt. Du bist voll mit seiner Power und bist voll mit seiner Kraft. Du warst vielleicht früher fern, aber jetzt bist du Teil seines Haushalts. Du bist Teil des Haushalts Gottes. Er hat dich zu seinem Kind gemacht. Du hast Ja gesagt zu ihm und du bist Teil seines Haushalts. Die Segnungen des Himmels gehören dir. Das heißt, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, in Jesus. Und du bist Teil an dieser Fülle. Du hast Teil an dieser Fülle. So ist es eine geistliche Handlung, wenn wir ein Saatkorn nehmen und es auf diesen guten Boden der Gegenwart Gottes, auf diesen guten Boden ein Saatkorn einlegen. Und du machst es mit einem freudigen Herz. Du machst es, weil du so gesegnet bist. Das Wort sagt, du bist geliebt. Er liebt dich so, wie er Jesus liebt. Er liebt dich so, wie er Jesus liebt. Du bist ein Geliebter, eine Geliebte Gottes. Aus diesem Herzen heraus nimmst du ein Saatkorn. Weißt du, und das Wort sagt auch an einer Stelle, die Blume verwelkt, das Gras verdorrt, aber das Wort Gottes bleibt ewiglich. Und das Wort gehört dir. Und das Wort sagt, ein Gesetz, es gibt einige Gesetze und Gesetzmäßigkeiten. Und dort heißt es, das Gesetz von Saat und Ernte bleibt für immer bestehen. Weißt du, und du gibst nicht raus, weil es ein Druck für dich ist, sondern du gibst aus dem freudigen Herzen, weil er hat dir Saatkörner gegeben. Und du pflanzt es ein mit einem freudigen Herz. Du bist ein Sämann und ich rufe dir zu, die Ernte wird 10-fach, 20-fach, 30-fach, 60-fach, 1000-fach. Die Ernte wird kommen, das Saatkorn wird aufgehen. Das Saatkorn geht auf. Es ist ein ewiges Gesetz. Und einen freudigen Geber hat Gott lieb. Und das bist du. Du bist ein freudiger Geber. Du gibst aus dieser Liebe. Du gibst, weil du angenommen bist. Du gibst, weil du gesegnet bist. Und weil du weißt, dass das Saatkorn aufgeht. Du weißt, das Saatkorn geht auf. Und ich segne dich damit, dass du hinhörst, dass der Heilige Geist sagt, hey, was pflanze ich heute ein? Was investiere ich in diesen Boden des Reiches Gottes? Weißt du, und ich sag dir auch, überall, wo du hingehst, Ströme lebendigen Wassers, Sturzbäche lebendigen Wassers, sie fließen von dir aus, wo du hingehst, wo du den Platz betrittst, betritt Jesus den Platz und es geht von dir aus, eine Power des Himmels, sie fließt durch. Hey, und diesem Spirit, ich möchte dich wirklich einladen, nimm dein Saatkorn, bereite dich vor auf dein Saatkorn, ich glaube, wir wollen noch eine Proklamation gemeinsam machen. Bereit dich vor mit einem Saatkorn. Da gibt es Zettel unter deinem Platz. Du kannst bar einlegen, gleich wenn die Behälter umhergehen. Es ist die Kontonummer angemeldet, dann gleich draußen. Es ist auch das PayPal draußen. Aber bevor wir das tun, möchte ich, dass wir das gemeinsam proklamieren, weil das Wort Gottes hat Power, das Wort Gottes hat Kraft, und wenn wir das aussprechen, dann geht es raus und das Wort tut das, was es tun soll. Sprecht mir bitte nach, ja? 5 Steine. Gott ist es, der mir die Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Ich kenne die große Liebe und Gnade meines Herrn. Obwohl er reich war, wurde er um meinetwillen arm, um mich durch seine Armut reich zu machen. Ich vertraue meinem Gott, der mir alles reichlich gibt, was ich brauche, um mich daran zu freuen und es zu genießen. Gott überschüttet mich mit all seiner Gnade, damit ich in jeder Hinsicht und zu jeder Zeit alles habe, was ich zum Leben brauche und sogar noch anderen viel Gutes tun kann. Mein Gott wird mir aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ich brauche. Amen. Amen. Amen. Halleluja. Die Ordner geben die Eimer durch und über Livestream werden die Infos eingeblendet, wie du geben kannst, die Möglichkeiten. Und gleichzeitig, während ihr gebt, wollte ich euch noch teilhaben lassen an einem super Wunderbericht. Und zwar erweckt Gott die Kinder. Halleluja. Amen. Wie viel glauben für eine mächtige Erweckung unter den Kindern? Amen. Wie viel glauben für eine mächtige Erweckung unter den Kindern? Ja, ich glaube, dass die Kinder uns vorangehen werden in kindlichem Glauben für Zeichen und Wunder und für sein Wirken. Halleluja. Und hier ist ein Bericht von einem unserer Glory House Leiter, der eine 9-jährige Tochter hat. Der Tom ist das. Seine 9-jährige Tochter ist in einer jüdischen Grundschule und sie ist da mit einer Klassenkameradin die Treppe hinunter zum Bus gelaufen, um zum Schwimmen zu fahren. Das andere Mädchen, also die aus der Klasse, stürzte und fiel auf den Kopf. Platzwunde. Sie weinte fürchterlich. Unsere Tochter erzählte ihr von Jesus und teilte ihr mit, dass er heilen könne. Sie willigte in das Gebet ein. Kurz nach dem Gebet waren sowohl die Schmerzen als auch die Wunde als auch das Blut völlig verschwunden. Amen. Nichts mehr war zu sehen. Das Mädchen war völlig verdutzt, glücklich und dankbar. Sie wollte, dass unsere Tochter für den nächsten Tag eine Bibel mitbringt. In der Schwimmhalle angekommen, ging es ans Springen vom Startblock. Ein Junge aus der Klasse hatte große Angst und wollte ihm nicht springen. Unsere Tochter sagte ihm, dass sie immer Jesus bittet, dass er die Angst nimmt. Dann klappt alles. Keine Reaktion des Jungen darauf. Kurze Zeit später ist er jedoch gesprungen. Anschließend sagt er unserer Tochter, was er auf dem Startblock gemacht hatte, nämlich mit Jesus gesprochen. Die Angst war weg. Auch er sagte, sie solle am nächsten Tag die Bibel mitbringen. Und am nächsten Tag lasen sie alle zusammen in der Schule die Bibel, Markus 4, 23 bis 24, und Jesus heilte alle. Das Mädchen betet seitdem vor dem Schlafengehen und liest in der Bibel, und der Junge hat seine Bibel, die ihm sein Großvater einst geschenkt hatte, wieder herausgeholt und liest ebenfalls darin. Amen. Halleluja. Danke, Jesus, dass du die junge Generation zu dir ziehst. Amen. Halleluja. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Hier ist noch, das muss ich auch noch geben, weil das ist auch so ein herzerwärmendes Zeugnis, wie Gott wirklich durch Liebe Herzen verändert. Und zwar ist hier jemand aus dem Glory House, ein Bericht, jemand aus dem Glory House arbeitet als Produktionskraft in einer Elektrofirma. Und kurz vor Weihnachten, dem Fest der Freude, beschloss sie, ihrem Vorgesetzten als Zeichen der Wertschätzung eine Kleinigkeit zu schenken. Sie fragte ihre Mitarbeiter, ob sie sich daran beteiligen wollten. Aber alle, bis auf eine Kollegin, lehnten ab unter Hinweis auf seinen schwierigen, launischen Charakter und Führungsstil. Spöttisch lehnten sie ab. Nachdem Liana ein passendes Geschenk besorgt hatte, überreichte sie dieses am letzten Arbeitstag vor Weihnachten dem Vorgesetzten. Mit solch einer Reaktion hatte sie nicht gerechnet. Der Vorgesetzte war sprachlos und überwältigt. Wahrscheinlich hat ihm in der Firma bisher noch nie jemand solch eine Aufmerksamkeit geschenkt. Sein Gesicht errötete, Freude zeigte sich und er bedankte sich mehrfach. Sein Verhalten veränderte sich augenblicklich. Seit diesem Tag ist er aufmerksam, freundlich, höflich, zuvorkommend und wohlwollend. Eine kleine Geste der Nächstenliebe hatte große Auswirkungen. Amen. Applaus. Halleluja. Also frag den Heiligen Geist, wo du vielleicht kleine Gesten der Nächstenliebe schenken sollst.